Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Phoenician Scheme von Wes Anderson, Mission Impossible The Final Reckoning von Christopher McQuarrie und 28 Years Later von Danny Boyle. Ja, es war eine lange, lange, lange Pause. Ich müsste direkt nachgucken, wie lang die Pause war. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, es ist die längste Pause, die wir je gemacht haben. Viele, viele Monate. Aber nein, dieser Podcast ist noch nicht tot. Noch nicht. Ja, das wird jetzt auch mal ein bisschen eine ungeplantere Folge, sage ich mal. Ich habe schon so ein paar Notizen dazu gemacht. Aber ja, wollte einfach dringend mal wieder was machen. Und ja, war aber jetzt viele Monate einfach verhindert, war dementsprechend auch nicht im Kino. Und primär bespreche ich hier schon mehr neue Filme, außer es ist gerade eine Pandemie, dann besprechen wir nur Klassiker. Aber ja, an sich ist es ja schon der Anspruch, viele neue Sachen zu besprechen, außer eben, ich habe Gäste, die irgendwas mitbringen, dann bespreche ich ja gerne auch mal ja, einfach die Lieblinge meiner Gäste oder von mir. Aber ja, primär sind es ja doch Kinofilme und Streaming wird immer weniger, merke ich selber. Es wird hoffentlich in nächster Zeit doch nochmal was zu einem Streaming-Angebot geben, aber da bin ich immer noch am Planen, wann das genau klappen soll. Und generell hat dieser Podcast ja Gott sei Dank nicht den Anspruch daran, tagesaktuell zu sein. Das würde wirklich gar nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn man monatelang gar keine Folge macht. Aber ja, wie gesagt, hat sich nicht ergeben. Viel anderes kommt einem dazwischen. Es ist halt leider immer noch nicht mein Hauptberuf. Was heißt leider? Ja, ich glaube, wenn ich jede Woche eine Folge machen würde, würde ich auch schnell ausbrennen. Diese freie Form, die ich mir da selber gegeben habe, war, glaube ich, von Anfang an auch die sinnvollste Idee. Aber ja, so viel dazu. Es tut mir wirklich leid, aber ihr seht und hört, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht, der Toffer Offer Podcast ist noch nicht tot. Wir besprechen in diesem Sinne auch jetzt gleich drei Filme. Das wären natürlich drei Folgen die letzten Wochen gewesen, aber wie gesagt, keine Zeit gefunden. Hab all diese Filme dementsprechend jetzt sehr knapp hintereinander geguckt. Und gemerkt, eigentlich, was verbindet diese drei Filme? Nicht so viel auf der Oberfläche, aber sie sind alle drei natürlich in diesem Jahr, in diesem Sommer, würde ich sagen, rausgekommen. Und ich habe dann geguckt, was die nächsten Wochen so erscheint und gemerkt, na, ich glaube, für mich ist der Kinosommer schon vorbei. Also da kommt nicht so viel noch, wo ich mich wirklich drauf freue oder drauf gewartet habe. Und dementsprechend, ja, dachte ich mir, komm, ist egal, das ist wahrscheinlich mein Kinosommer, mehr wird da nicht mehr kommen. Und jetzt besprechen wir das, was ich in diesem Kinosommer überhaupt für sehenswert gehalten habe und wo ich ins Kino für gegangen bin. Und ob es das aber dann auch wirklich war, ob es wirklich sehenswert war, das gucken wir jetzt mal. Wir gehen sie in der Reihenfolge durch, in der ich sie geguckt habe. Und das ist, glaube ich, nicht ganz aktuell die Reihenfolge, in der sie released wurden. Denn wir sprechen zuerst über den phönizischen Meisterstreich, The Phoenician Scheme von Wes Anderson. Und danach über Mission Impossible, The Final Reckoning. Und danach über 28 Years Later. Und ich glaube, man müsste vom Release her, wenn ich das im Kopf gerade richtig habe, Mission Impossible und The Phoenician Scheme tauschen. Mission Impossible ist schon ein bisschen länger draußen. Ich weiß nicht, ob das offiziell als Sommerfilm gilt. Ich glaube, rein, wenn man danach geht, wann der Sommeranfang offiziell ist, zählt er nicht dazu. Aber ja, läuft ja immer noch im Kino. Ich habe ihn auch wirklich gerade erst vor drei Tagen. Und ja, also Mission Impossible meine ich. Und jetzt fangen wir aber erstmal an mit Wes Andersons neuestem Streich, sozusagen einem Meisterstreich angeblich. Ja, wer diesen Podcast schon öfter hört, weiß, Wes Anderson ist immer eine Bank für mich, ist immer eine Garantie im Sinne von, ich gucke die immer gerne an, diese Filme, und ich wurde in der Regel jetzt auch noch nie radikal krass enttäuscht. Sein letzter Film, Asteroid City, war auf jeden Fall ein bisschen spezieller und ein bisschen weirder, auch für mich. Aber ich finde, man hat auch an Asteroid City eigentlich dadurch klar gemerkt, dass eine Entwicklung weiterhin stattfindet. Das wird ja Wes Anderson ganz gerne mal vorgeworfen, dass er sich nicht mehr so stark weiterentwickelt und alles so ein bisschen, ja, schon seit Jahren eher so seine Best-of-Hits abfeuert, besser gesagt. Und das kann ich nicht bestätigen. Ich finde, dass da immer wieder eine Entwicklung drin ist und dass er teilweise sich auch immer wieder neu erfindet in der Art, wie er seine Geschichten erzählt und auch was für Geschichten er erzählt. Was natürlich eine klare Linie bleibt, und das ist auch hier nicht anders mit seinem neuesten Film, der phönizische Meisterstreich. Es ist natürlich immer von der Ausstattung her völlig opulent und irre. Also völlig detailverliebt, das kann man als ganz klaren Pluspunkt immer wieder nennen. Klar, man wiederholt sich damit, aber man muss, finde ich, Sachen, nur weil sie immer gleich gut sind, kann man nicht irgendwann sie einfach als gegeben nehmen und sagen, ja gut, also das lobe ich schon gar nicht mehr, das erwarte ich ja. Klar erwarte ich das irgendwie bei Wes Anderson, dass seine Filme nicht random oder sehr naturalistisch mehr aussehen. Also er hat sich diesen Puppenhaus-Stil sehr, sehr klar verschrieben. Ich würde sagen, so die klare Grenze, wo er das gemacht hat, ist, glaube ich, spätestens bei Grand Budapest Hotel. Ab da hat er einfach gesagt, ich verlasse völlig die eigentlich Realität in meinem Film. Er hat dann trotzdem noch reale Schauplätze, aber man merkt, alles wirkt sehr stark artifiziell und künstlich. Und das ist halt seine Art, wie er seine Geschichten erzählen will und wie er sie optisch darstellen will. Und ich finde, das hat immer gut funktioniert, im Kontrast oft dazu, wie melancholisch und dann auch, ja, ein bisschen versteckt tiefgründig seine Charaktere sind, während sie in so einem ganz künstlichen Setting sich bewegen. Und dieses Gegenspiel oder dieser Kontrast, das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich spreche jetzt hier so in der Vergangenheit, als wenn das jetzt nicht mehr so wäre. Nee, das ist auch nach wie vor so. Aber mit The Phoenician Scheme, das kann man auch klar sagen, haben wir auf jeden Fall einen seiner leichteren Filme, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe jetzt hier nicht die klassisch versteckt tiefgründigen Charaktere so offensichtlich gesehen. Es gibt ein, zwei Figuren, die wo auf jeden Fall mehr unter der Oberfläche steckt. Das wird angeschnitten, das wird auch immer wieder angedeutet durch die Art, wie die Figuren gespielt werden. Aber es geht hier definitiv in den Hintergrund, es tritt in den Hintergrund, weil wir hier wieder ein lächerlich großes Ensemble haben. Und damit muss ich wirklich mal einen kleinen Kritikpunkt nennen. Ich glaube, langsam wächst Wes Anderson sein Ensemble ein bisschen über den Kopf. Es wird mit jedem Film werden es nicht einer mehr oder zwei neue Stammspieler mehr, sondern mittlerweile fünf. Und irgendwie hat er scheinbar das Bedürfnis, sie alle unterzubringen. Und manchmal hat man das Gefühl, ja, weiß ich nicht, war das jetzt wert, da extra, keine Ahnung, Scarlett Johansson hinzustellen für diese kleine Szene? Oder existiert diese Szene nur, weil Scarlett Johansson zugesagt hat? Also ist eine freche Unterstellung natürlich an der Stelle, weil natürlich kommt das Drehbuch zuerst. Und dann steht ja fest, wie viele Leute man braucht und wer was hier spielen muss. Aber manchmal hat man schon bei diesem Film, muss ich ehrlich zugeben, das Gefühl, weiß ich nicht, hätte es jetzt wirklich jede dieser Szenen und auch vor allem jede dieser Figuren gebraucht, um die Geschichte zu erzählen, die er erzählen will. Das Ganze hier ist in gewisser Weise ein Roadmovie, ein Episodenfilm. Also worum geht es überhaupt grundsätzlich? Als Hauptdarsteller haben wir dieses Mal tatsächlich einen Neuzugang, was ich aber sehr positiv bewertet. Nee, nicht Neuzugang. Was rede ich denn? Nein, nein. Benicio del Toro war ja schon in The French Dispatch dabei. Und ja, ist aber, glaube ich, hier das erste Mal wirklich so Front und Center so richtig, weil in French Dispatch war er ja Teil eines Films, der in drei Geschichten aufgeteilt ist. Hier spielt er nun ganz klar unseren Protagonisten als Jaja Corda. Das ist sein Name. Er ist, ja, wie beschreibt man ihn? Also der Film beschreibt ihn ganz am Anfang sehr, sehr konkret und trotzdem in gewohnter Wes Anderson-Manier sehr schnell und kurz angebunden. Also er ist im Grunde ein Global Player. Also er ist jemand, der allen Staatsregierungen bekannt ist. Er ist jemand, der Trouble macht, der Wirtschaftslagen kippt, der alles zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt. Und dadurch will ihn eigentlich jeder tot sehen. Und das ist auch von Anfang an klar. Der Film beginnt direkt mit einem Attentat auf ihn, was er natürlich überlebt. Und ja, aber ihm ist klar, ja, vielleicht ist jetzt irgendwann auch mal Ende der Fahnenstange. Ich habe mir so viele Feinde gemacht. Vielleicht bin ich jetzt dann auch echt irgendwann mal weg vom Fenster. Und deswegen will er natürlich sicherstellen, dass sein letzter großer Scheme, sein letzter großer Meisterstreich noch aufgeht. Und dazu holt er sich jetzt Verstärkung, was ungewöhnlich für ihn scheinbar ist. Er ist eher so ein einsamer Wolf, der seine Sachen alleine durchzieht und einfach Leute links und rechts eher ausnutzt und manipuliert. Aber jetzt sagt er sich, okay, das könnte wirklich mein Ende sein. Eventuell sterbe ich bei dieser Aktion hier. Und jetzt brauche ich Rückendeckung von meinem eigenen Fleisch und Blut. Und dafür holt er sich seine Tochter mit ins Boot. Seine Tochter ist, ja, was würde ich jetzt schätzen, es wird im Film, glaube ich, nicht thematisiert, aber sie ist mindestens Mitte 20, würde ich sagen, und zwar Liesel. Und Liesel ist, wie der unschuldige Name schon vermuten lässt, auch eine eigentlich unschuldige Figur anfangs scheinbar, denn sie ist Nonne oder Anwärterin zur Nonne, ist, glaube ich, eine Novizin. Und sie möchte Nonne werden und das passt eigentlich dann gar nicht zusammen. Also warum will dieser eindeutig moralisch skrupellose Typ gerade seine Tochter involvieren? Er hat nämlich, glaube ich, noch 9 Söhne, die sind aber alle jünger und ja, zu denen hat er auf jeden Fall gar nicht versucht, scheinbar ein Verhältnis aufzubauen. Die leben zwar alle auch oder sind teilweise auch Gast in seiner riesigen Villa, aber die sind ihm offensichtlich völlig egal. Also auch damit reproduzieren wir ein schönes Klischee oder einen Trope, den Wes Anderson immer wieder für seine Filme hervorruft, den distanzierten Vater, den gleichgültigen, kalten Vater, das ist ja sofort von Anfang an gegenüber all diesen neuen Jungs oder so, die er einfach nur mit einem halben Auge, wenn überhaupt, anschaut. Und Liesel hat er eindeutig auch nur wirklich in seinem Leben, weil er sie jetzt, ja, jetzt plötzlich irgendwie Nutzen davon hat und jetzt plötzlich einen Sinn dafür sieht, mit ihr in Kontakt zu treten. Sie sagt das, glaube ich, auch, dass sie sich irgendwie ein Jahrzehnt nicht gesehen haben oder sowas. Und wie gesagt, so alt ist sie nicht. Also im Grunde war er kein Vater und nicht wirklich anwesend. Und hier versucht er jetzt irgendwie entweder auch ein bisschen die Beziehung zu kitten, aber primär geht es eben darum, dass sie in seinen Plan involviert wird und diesen Plan weiter ausführt, falls es ihn irgendwo auf der Strecke erwischen sollte. Diesen Plan selber kann ich euch ganz ehrlich gesagt nicht richtig erklären, denn das ist wirklich in diesem Film, es geht so schnell und wird so flott abgehandelt und wir haben auch einen so ständigen Szenen- und Schauplatzwechsel mit immer wieder neuen Figuren, dass ich irgendwann nur noch für mich klar erkennen konnte, okay, also er ist eben dieser 5%-Dude, ich glaube, so wird er am Anfang auch irgendwann mal genannt, also er ist so jemand, der am Ende von seinen großen wirtschaftlichen Gaunereien immer der Typ ist, der mit 5% Gewinn rausgeht oder mit 5% des Anteils kriegt er immer glatt raus und damit wird er immer reicher und immer erfolgreicher. Und das ist auch irgendwo sein Anspruch in diesem Plan und dafür muss er durch die Welt reisen und muss verschiedenste Leute auf seine Seite ziehen, ob es jetzt irgendwelche anderen Firmenbesitzer sind oder Staatsoberhäupter. All das ist notwendig. Und im Hintergrund lauert aber auch immer die Konkurrenz in Form auch seines eigenen Fleisch und Blutes, und zwar seines Bruders. Das wird ganz am Anfang auch schon klar gemacht, dass Benedict Cumberbatch diesen Bruder spielt. Und es ist nie ganz klar, zieht er irgendwo auch seine Strippen mit da drin? Die Mutter von Liesel, das ist eine von, ich glaube, 4 Frauen gewesen, die Benicio del Toro's Zsa Zsa Corda hatte. Die ist auch tot und es steht im Raum, ob Benicio del Toro's Figur selbst sie ermordet hat oder sein Bruder in Eifersucht, also es gibt also alle möglichen Verwicklungen in diesem Film und alles findet irgendwie gleichzeitig und konfuserweise statt. Und deswegen gebe ich ehrlich zu, ich konnte der Handlung irgendwann nicht mehr in einem völlig rationalen Sinne folgen, in dem ich sie nacherzählen könnte. Also das, glaube ich, ist auch nicht wirklich der Anspruch des Films, das ist auch völlig in Ordnung. Der Film will einen, glaube ich, auch verwirren, immer wieder wirft er auch Zahlen einem hin, wie angeblich die letzte Station in seinem Plan verhandelt wurde, aber wir sehen eigentlich nie diese finalen Verhandlungen, sondern wir sehen immer nur, okay, ich glaube, hier wird man sich gerade einig und dann kommt einfach eine Schwarzblende und dann weiße Schrift und dann wird einem einfach klar gemacht, ah, okay, er hat das jetzt hinbekommen, das so und so so zu verhandeln, immer alles in Prozentzahlen, damit eben am Ende seine 5% Gewinn hoffentlich bei rauskommen. Und ja, deswegen ist es auch nicht wirklich weiter wichtig zu verstehen, was genau ist denn der Plan und was genau macht er. Das erklärt der Film schon immer und immer wieder. Das lasse ich euch aber selber erleben. Aber habt an euch selber nicht den Anspruch, dass ihr das von vorne bis hinten komplett durchdringt und versteht. Ich würde es in der Hinsicht, glaube ich, am ehesten mit sowas wie Tenet vergleichen von Christopher Nolan, auch wenn es ein völlig anderer Film ist. Aber auch bei Tenet ist es nicht wichtig, dass man von vorne bis hinten alles verstanden hat. Der Film sagt es ja in dem Fall sogar, don't try to understand it, feel it. Und das ist ein bisschen hier auch der Fall. Wir wissen einfach, das ist ein Gauner und er hat einen komplexen Plan vor sich. Er erklärt ihm am Anfang ganz kurz in Form von Schuhschachteln. Also er sitzt da wirklich mit seiner Tochter in seiner Villa und sitzt vor Schuhschachteln und jede Schuhschachtel steht für einen Teil des Plans. Und er geht sie alle kurz mal durch und dadurch sehen wir auch ganz kurz viele der Player, um die es geht. Und man denkt sich so, okay, wie hängt jetzt das mit dem zusammen? Und also es ist völlig irre und konfus und sicher gibt es da irgendwo eine Infografik auf Reddit, wo man das alles komplett nachvollziehen kann. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es der Anspruch ist, dass der Zuschauer dem rational, logisch folgen kann. Dadurch ist auch die Welt, in der das ganze Spiel zu fiktiv angelegt an vielen Stellen. Das hier ist ein unterhaltsamer Episodenfilm, ein Roadmovie, denn er eben reist dann mit seiner Tochter und auch noch witzigerweise ist es der Erdkunde- oder Biologielehrer, den er eigentlich für seine neuen Söhne engagiert hat, den nimmt er auch noch mit auf Reisen. Der wird gespielt von Michael Cera. Der ist, glaube ich, tatsächlich ein Neuzugang. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, glaube ich, war der noch nie in einem Wes Anderson-Film. Passt da aber natürlich rein wie die Faust aufs Auge. Also das macht einfach Sinn. Michael Cera hat schon diese awkward Chemistry immer gehabt und dafür ist immer Platz in einem Wes Anderson-Film für eine Figur, die irgendwie slightly off ist, ein bisschen strange und ja, der bildet so den Abschluss dieses Trios, das rumreist. Er spielt den Lehrer Björn und ja, die drei reisen eben rum und machen im Grunde aber das, was Benicio del Toro halt geplant hat und immer wieder braucht er aber auch ihre Hilfe, bei diesen ganzen Sachen. Und seine Tochter eben wird gespielt von Mia Thrapleton. Ich kenne die gar nicht, muss ich sagen. Ich habe da nachgeguckt. Die hat schon ein paar kleinere Sachen gemacht oder ein paar Sachen, die ich zumindest aber alle nicht gesehen habe. Sie war auch in einem Film mit Kate Winslet. Und habe ich aber eben auch nicht gesehen. Und ich fand sie wirklich gut. Deswegen, ich bin mal gespannt, inwiefern man die öfter noch sehen wird. Ob das jetzt auch so ein bisschen ihr großer Durchbruch wird mit dieser Rolle. Denn sie hat ja auch perfekt reingepasst. Dieses sehr nüchterne, knallharte, was oft durch die Dialoge und die fehlende Emotionalität in Wes Andersons Figuren manchmal begründet liegt. Und dann plötzlich merkt man aber, oh, unter der Oberfläche ist hier so viel mehr. Und das hat ihre Figur am ehesten, würde ich sogar sagen, wo sie am ehesten die Chance bekommt, das ein bisschen zu zeigen. Aber generell kann man sagen, ist das ein Film, der ist dieses Mal auf jeden Fall ein bisschen leichter. Also er hat nicht dieses Mal das hinbekommen, falls es der Anspruch ist, hat er es eben nicht hinbekommen, aber ich glaube, er hat es auch nicht wirklich verfolgt, dass das hier alles, diese zweite, die tiefere emotionale Ebene hat. Das hat er bei seinen vergangenen Filmen oft noch hinbekommen oder zumindest in Teilen seiner Geschichten. Also bei The French Dispatch war das, glaube ich, auch nicht in jeder Geschichte für mich so präsent, aber in manchen eben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Er hat auch manchmal einfach nur unterhaltsame Stories, die zu 90% einfach nur Unterhaltung sind und dann kommt so ein bisschen eine Melancholie noch mit rein. Also auch der fantastische Mr. Fox, den kann man eigentlich auch, wenn man will, komplett einfach nur als unterhaltsamen kleinen Abenteuerfilm gucken. Wenn man, und man könnte einfach ignorieren, dass das doch dann irgendwo dreidimensionale Figuren werden. Genau, aber hier hat er für mich nicht wirklich die Möglichkeit geboten, diese Figuren als komplex und dreidimensional zu nehmen und zu sehen. Und das liegt eben auch an diesen extremen Schauplatzwechseln und an dem extremen Aufgebot an Figuren. Und er hat immer viele Figuren, das ist jetzt noch nicht das Entscheidende, aber dadurch, dass er alle Nebenfiguren, die wir besuchen, das sind alles bekannte Hollywood-Darsteller. Und das bricht für mich auch immer wieder natürlich diese emotionale, Kontinuität. Also hier, ich werde immer wieder rausgeholt aus diesem, hey, wie ist diese Vater-Tochter-Beziehung zwischen Zsa-Zsa Korda und Liesl? Weil, ja, plötzlich ist dann da Willem Dafoe und plötzlich ist da dann Tom Hanks und dann ist da Bryan Cranston und dann ist da Scarlett Johansson und dann ist da Jeffrey Wright und dann ist da Benedict Cumberbatch und dann ist da Riz Ahmed, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalry, also Richard Ayoade. Es ist crazy, welche Leute hier drin sind. Natürlich ist auch Bill Murray irgendwann dabei, keine Sorge. Und das ist einfach insane. Also es sind einfach lächerlich viele Leute. Es ist natürlich cool, dass die da alle mitmachen. Aber ja, dieses Casting, diese Kombination aus Leuten, das untergräbt für mich natürlich immer wieder irgendwo diese Chance, mich völlig auf die Figuren einzulassen, weil man eben die ganze Zeit den erkennt. Und dadurch, dass es so bekannte Gesichter sind, ist es halt auch nicht. Man sieht die erstmal und es gibt keine große Charakter-Introduction oder sowas. Also, dass man so, erstmal die Figur wirklich wahrnimmt und dann so, im Nachhinein realisiert, das hat der Cumberbatch aber schon toll gespielt, ne? Sondern es ist erstmal, okay, ich erkenne die Person und dann kommt irgendwann mal Charakterisierung, aber dadurch, dass jede Figur auch nur 3 Minuten manchmal oder 5 Minuten manchmal im Bild ist, insgesamt dadurch ist es, natürlich bleiben das Schablonen und das ist auch okay, das hat er auch in seiner Vergangenheit immer mal wieder gehabt, aber hier ist es schon ein Stück weit so exorbitant und so viele Player, dass es irgendwann für mich nicht mehr möglich war, das abzuschalten und zu sagen, ich bin jetzt in dieser Welt und all diese Figuren oder all diese bekannten Darsteller, die sind automatisch für mich irgendwelche anderen Persönlichkeiten in dieser Welt. Das funktioniert für mich nicht in Gänze auf jeden Fall. Ja, was kann man sonst noch sagen? Also wie gesagt, der Cast ist wie gesagt ein Stückchen zu groß, aber das Ganze bleibt in klassischer Wes Anderson Roadmovie-Manier, wenn er das denn macht. Es bleibt immer abwechslungsreich, es bleibt immer unvorhersehbar und er hat natürlich seinen klassischen Humor, den er hier natürlich dementsprechend stärker zur Schau stellen kann, weil es eben nicht einen ganz emotional so tief reinzieht an manchen Stellen. Also Running Gag ist einfach, dass Zsa-Zsa Korda immer Handgranaten dabei hat, einfach weil er, glaube ich, davon zu viel produziert hat. Und deswegen bietet er einfach als Willkommensgeschenk, immer wenn er irgendwen begrüßt oder irgendwen trifft, bietet er immer eine Handgranate an. Und solche kleinen Jokes sind halt hier permanent drin. Deswegen ist es für mich ein sehr, sehr unterhaltsamer und witziger Film gewesen, weil er einfach nie zur Ruhe kommt. Und in dem Fall dann im positiven Sinne. Denn selbst wenn man jetzt sagt, also diesen Subplot jetzt mit Bryan Cranston und Tom Hanks, wie die da Basketball gegen die spielen, das finde ich jetzt ein bisschen langatmig, ein bisschen langweilig. Das dauert halt dann auch letzten Endes nur 5 Minuten. Und dann sind wir in der nächsten Szene und in dem nächsten weirden Setting. Und wie gesagt, es sieht ja immer alles unglaublich schön und toll aus. Deswegen, es ist einfach für mich die perfekte Beschreibung für einen Feel-Good-Movie in dem Fall, weil es einfach über einen hinwegspülen kann, wenn man möchte. Man muss sich da auf nicht wirklich viel einlassen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und man kann da sicher ganz viel trotzdem reininterpretieren, auch was die Inspirationen angeht für diesen Film. Also Sound of Music habe ich immer wieder gehört, ist irgendwo eine Inspiration für den Film, was ich selber nicht beurteilen kann, denn ich habe Sound of Music bis heute selber noch nicht gesehen. Ist ein klassischer Film auf der Watchlist für irgendwann mal. Und generell gibt es ja ganz viele Inspirationen für Wes Anderson, immer wieder über die er auch ganz offen und ehrlich spricht. Und deswegen, hier ist sicher ganz viel drin, aber man muss all das nicht mitnehmen oder verstehen, wenn man nicht unbedingt möchte. Weil am Ende vom Tag hat man immer noch einen Film, der unglaublich schön aussieht und ganz speziell unglaublich tolle Darsteller, die in Scharen daherkommen und hier wirklich Konkurrenz machen zu einem Avengers-Film. Also teilweise sind es einfach die Avengers, glaube ich, wenn ich so an den Cast denke oder Leute aus diesem Kader ein Stück weit. Deswegen, also das macht einfach am Ende vom Tag immer noch super viel Spaß und ist abwechslungsreich und lustig und das Set-Design ist toll und manchmal muss das auch einfach reichen. Die Musik ist wieder ganz, ganz toll von Alexandre Desplat. Also der hat auch wieder schöne Beiträge dazu geliefert. Kamera wie immer großartig, obwohl es eines der ersten Male, glaube ich, überhaupt ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass er nicht seinen Stammkameramann Robert Yeoman hat. Den hat er wirklich, glaube ich, seit seinem ersten Film, also wirklich seinem allerersten richtigen Film, ist das sein Kameramann. Und dann gab es da, glaube ich, wenn dann überhaupt nur Unterbrechungen, ich weiß nicht, vielleicht hat er bei den Netflix-Kurzfilmen nicht konsequent ihn dabei gehabt, das könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat hier das erste Mal Bruno Del Bonnel, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, muss gestehen, ich habe mich nicht vorher informiert, wie man diesen Namen ausspricht. Aber den hat er das erste Mal dabei und ich habe dann ein bisschen nachgelesen und der ursprüngliche Kameramann Yeoman, ich glaube, da gab es kein Beef, sondern Yeoman hat einfach gesagt, er hat selber ganz gerne mal Pause zwischen einzelnen Projekten und Wes Anderson ist laut seiner Aussage eher ein Workaholic, der halt einfach von einem Projekt zum nächsten rennt und durchballert. Und dadurch hat er einfach vielleicht dann doch manchmal gesagt, hey, du Wes, ich setze jetzt mal einen aus, was witzig ist, weil das, glaube ich, wirklich das erste Mal vorkommt seit Wes Andersons Karrierestart. Aber kann ich nachvollziehen. Also gerade dieser Film jetzt, Phoenician Scheme, kommt für mich auch relativ flott nach seinem letzten. Irgendwie habe ich das Gefühl, Asteroid City ist noch nicht so lange her und jetzt steht der hier schon in den Startlöchern und das ist ja bei Wes Anderson schon immer etwas, wo man sagt, das braucht vielleicht auch mehr Zeit als bei anderen Filmen, gerade weil das Set-Design ja so aufwendig ist, weil da ja so viel eigentlich in der Pre-Production eigentlich geklärt werden muss und so viel fertiggestellt werden muss und eingeloggt werden muss, dass man eigentlich annehmen würde, so ein Film dauert auf jeden Fall länger in der Produktionsphase oder in der Pre-Production auch, bis man dann wirklich mal die Kamera losrollen lässt. Also da muss er wirklich wahrscheinlich nach Asteroid City parallel eigentlich schon gestartet haben mit den Ideen zu alledem hier. Weil sonst kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass das so schnell geht mit seinem Release dieses Films. Weil weniger aufwendig ist das hier nicht. Also er hat hier mehr Schauplätze als in Asteroid City, mehr Darsteller noch gefühlt. Und wie gesagt, unterm Strich, wenn man Wes Anderson mag, auf jeden Fall ein toller Film, macht viel, viel Spaß, ist eine schöne, leichtfüßige Komödie an den meisten Stellen. Man muss ein bisschen natürlich mit der klassischen weirden Wes Anderson-Art klarkommen. Also hier und da wird es plötzlich ganz random, brutal, aber halt auch nur für eine Sekunde und dann ist wieder alles okay. Aber ich sag mal so, der Film beginnt schon so, dass man sofort weiß, okay, was ist denn hier los? Also damit muss man natürlich klarkommen, das ist Teil seines Humors und seiner Welt, dass das alles immer sehr plötzlich eskaliert und dann wieder deeskaliert und die Figuren das manchmal sehr trocken auch alles nur zur Kenntnis nehmen. Aber dementsprechend von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Wes Anderson-Fans. Für Leute, die nicht wirklich auf dem Wes Anderson-Zug bis heute aufgesprungen sind, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt was ist, was sie plötzlich abholt. Also Grand Budapest Hotel ist, glaube ich, so dieser eine Film, den man wirklich allen mal zeigen kann, weil wirklich da auch für jeden was drin ist, weil er da eben auch das schafft, das nicht rein artifiziell wirken zu lassen und weil er wirklich emotionale, ausgeklügelte Charaktere hat und denen auch den Raum zum Atmen gibt, diesen Emotionen. Und deswegen ist, glaube ich, Grand Budapest Hotel dieser perfekte Spagat zwischen seinen zwei Welten eigentlich. Weil er hat so ein bisschen vor Grand Budapest Hotel mehr von diesen emotionalen Geschichten gemacht und mehr Zeit dafür auch für Emotionen gelassen. Und nach Grand Budapest ist jetzt auf jeden Fall, finde ich, seine Phase, wo er sich deutlich stärker mit der Machart seiner eigenen Werke beschäftigt und dadurch ja bei Asteroid City sogar richtig Meta wird und das irgendwann so fast schon aus der vierten Dimension heraus betrachtet, dieses Ganze. Und das ist hier nicht mehr ganz so stark, aber man merkt trotzdem, hier findet was statt und eine Entwicklung. Und Wes Anderson, bearbeitet seine eigenen Texte eigentlich schon metamäßig, während sie über die Leinwand flimmern. Und es ist sicher nicht für jeden was. Ganz klar. Und es ist auch etwas, wo man nicht sagen kann, da kann man jeden gleichermaßen mit abholen. Mich hat es sehr, sehr unterhalten. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ja, das soll es gewesen sein zu unserem ersten von drei Filmen, The Phoenician Scheme von Wes Anderson. So, kommen wir damit jetzt zum zweiten von drei Filmen heute in unserer ja, großen Summer Review, der Kinosommer dieses Jahr. Und das ist Mission Impossible The Final Reckoning von Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie hat, glaube ich, die letzten drei oder vier Mission Impossible Filme inszeniert. Ich glaube, seit Rogue Nation ist es sein Franchise. Darüber kann man auch erstmal grundsätzlich debattieren. Ist das so schlau? Weil ich fand das bei Mission Impossible natürlich anfangs immer ganz interessant, dass es immer ein ganz anderer Regisseur ist. Oder eine Regisseurin wäre natürlich auch mal spannend gewesen, gab es aber hier nie. Aber dadurch auch immer eine andere Handschrift drin ist. Also am stärksten merkt man das natürlich zwischen Mission Impossible 1 und 2. Da ist natürlich ein riesen Kontrast plötzlich da drin, wie diese Regisseure das angegangen sind. Kann man alles an anderer Stelle weit und breit diskutieren, wurde das auch schon. Aber oft ist es ja bei solchen Franchises so, dass es irgendwann so eine kreative Stimme gibt, die sich durchsetzt. Das war bei den Harry Potter Filmen so, das ist bei den Tribute von Panen Filmen, glaube ich, von Anfang an so gewesen. Also oft diese YA-Novels, sage ich mal im weitesten Sinne, haben oft so eine klare Handschrift. Und bei Mission Impossible hat sich das irgendwann später dann plötzlich so ergeben. Und nicht unbedingt zum Schlechten an vielen Stellen. Also Christopher McQuarrie hat dem Ganzen natürlich dadurch eine Einheitlichkeit gegeben, die aber auch nicht so verkehrt war an vielen Stellen, finde ich. Jetzt ist die Frage, hat er das zu einem schönen Abschluss bekommen? Denn das ist angeblich die Aussage. Ich glaube es auch nicht so ganz, sage ich vorneweg. Aber angeblich ist das hier der letzte Film in dieser Reihe. Mission Impossible ist angeblich jetzt abgeschlossen. Ich meine, Tom Cruise wird auch nicht jünger, auch wenn er, glaube ich, alles in seiner Scientology-Macht stehend versucht, das umzukehren. Und wahrscheinlich ist das der erste, wo ich eine Verschwörungstheorie glaube, dass der irgendwelche weirden Sachen macht, um sich zu verjüngen. Also so wirkt es auf jeden Fall. Aber trotzdem, der Typ ist deutlich über 60 jetzt, glaube ich. Und man merkt es natürlich auch manchmal. Also in diesem letzten Film gibt es auch weniger Action-Set-Pieces. Aber wenn sie kommen, sind sie auch wirklich brachial groß und unglaublich. Und das ist der Grund, warum ich diese Filme auch immer noch gucke. Man kann auch hier die Diskussion immer wieder anstoßen. Boah, Tom Cruise, sehr problematische Figur, abseits der Leinwand selbst. Sollte man diese Filme gucken oder nicht oder unterstützen? Auf jeden Fall verstehe ich jeden, der sagt, er unterstützt es nicht. Ich kann das für mich einfach sehr klar trennen. Ich habe das für mich einfach entschieden, dass ich sage, okay, ab einem gewissen Punkt trenne ich das. Und das ist hier sogar noch schwerer als in anderen Fällen, weil Tom Cruise ist hier auf jeden Fall direkter Nutznießer, wenn ich seine Filme gucke, denn er ist ja auch Produzent der Filme. Also er verdient deutlich mehr mit als jeder Darsteller in diesem Film. Und ja, das alles mal vorne weggestellt, diese Diskussion, glaube ich, breche ich immer kurz vom Zaun, wenn ich anfange, über einen Film mit Tom Cruise zu sprechen. Aber ja, ich mochte das Mission Impossible Franchise immer sehr, sehr gern, weil es natürlich irgendwo komplett albern und bescheuert ist, aber immer diese großen, dramatischen, fast schon seifenopermäßigen Momente hat und das kombiniert mit sehr, sehr gut und kreativ inszenierter Action. Und das ist etwas, was mir halt sehr fehlt im breiten Hollywood-Spektrum, dass Action-Szenen in Actionfilmen oft entweder völlig an den Haaren herbeigezogen sind, im Sinne von, sie sind einfach gar nicht mehr mit echten Leuten, sondern es ist einfach 100% CG. Das ist halt bei den Marvel-Filmen so, da ist halt nichts mehr echt, wenn da irgendwo, also da hüpft da noch ein rein retuschierter Kopf von Robert Downey Jr. hüpft da noch rum und alles um ihn herum ist einfach nur noch Fake. Ja, das hat mich halt dann auf Dauer nicht so abgeholt. Das ist auch mal nett, da habe ich nicht generell was gegen. Aber diese klassische, ja fast schon Buster Keaton-mäßige Action, die gibt es halt heute fast nicht mehr in Hollywood. Am ehesten, glaube ich, kann man auch sagen, das John Wick-Franchise hat das an vielen Stellen behalten, dass man da auch einfach ja, die Arbeit eines Stuntmans zu würdigen weiß und die auch kreativ nutzt oder eben seinen Star so weit bringt und so weit trainiert, dass er selber viele dieser Sachen machen kann. Und John Wick ist, glaube ich, das einzige Pendant zu Mission Impossible im aktuellen modernen Kino. Problem war für mich bei John Wick einfach, dass ich das eigentlich nach dem ersten Film auserzählt hatte. Ist vielleicht auch eine kontroverse Meinung, aber ich fand den ersten Film wirklich ganz cool und kreativ und habe aber darin nicht entdeckt oder für mich gesehen, oh ja, lass da bitte jetzt eine riesige Welt draus machen. Da ist sicher Potenzial da, aber brauche ich jetzt nicht. Und dann habe ich die anderen John Wick-Filme tatsächlich mittlerweile alle gesehen und es hat sich für mich bewahrheitet, dass diese Welt zwar das Potenzial geboten hat, aber man hinter der Kamera eigentlich nicht wirklich selber diese Absicht hatte und dann musste man es aber, weil es erfolgreich war und diese Welt hat sich nie dreidimensional angefühlt und hatte aber immer diesen Anspruch an sich. Und das ist jetzt das, wo Mission Impossible für mich den Vorteil hat, denn diese Figuren und auch diese Welt waren für mich nie dreidimensional. Mission Impossible hat für mich nie den Anspruch gehabt zu sagen, ja, also für mich war nicht mal klar, dass diese Filme zusammenhängen sollen. Für mich war wirklich Teil 1, Teil 2, Teil 3, das war, die Hauptfigur war immer Tom Cruise und der heißt auch immer gleich Ethan Hunt, aber teilweise ist seine Persönlichkeit in diesen Filmen nicht mal vergleichbar. Teilweise sind dazwischen so lange Pausen, dass man sich auch fragt, ja, was soll denn diese Figur und ihr Lebensstil die letzten 10 Jahre gemacht haben? Ja, keine Ahnung. Also alles wird so lose dann zusammengehängt, hier und da treten dieselben Figuren auf. Also wir haben teilweise in seinem Team ein paar Konstanten, aber auch das, ja, auch da immer wieder sehr durchgemischt. Ich weiß noch, als es die Mission Impossible-Filme gab, wo Jeremy Renner plötzlich aufgetaucht ist und alle haben so überlegt, ist Jeremy Renner jetzt, soll der den ablösen, den Tom Cruise irgendwann? Ist das so die Idee hier? Oder plötzlich verschwindet der einfach aus dem Franchise? Ich glaube, es wird nicht mal gesagt, wo er hin ist in dem Film, in dem er das erste Mal nicht mehr auftaucht. Er ist einfach weg. Dann gibt es aber dann Leute wie Simon Pegg, der als so, ja, ein bisschen der Hacker-Typ Benji, der ist, glaube ich, ab Teil 3 mit dabei. Er ist eigentlich nicht der Hacker, eigentlich ist Luther, also Ving Rhames Figur ja, der Hacker. Aber Benji ist auch irgendwie so der Tech-Guy und der ist, glaube ich, ab Teil 3 dabei und auch konstant ab dann. Aber seine Gewichtung innerhalb des Teams ist auch völlig variabel. Also auch welche Rollen welche Prägnanz haben und auch welches Skillset ist völlig flexibel bei Mission Impossible. Also Tom Cruise Figur, Ethan Hunt kann sowieso alles und alle anderen können das, was sie gerade für die Story kennen müssen. Und am auffälligsten mit diesem wechselnden Team ist es natürlich bei den weiblichen Darstellern. Da hatten wir eine relativ gute Konstante in den letzten 3 Teilen, glaube ich, mit Rebecca Ferguson. Alle, die den letzten Teil nicht gesehen haben, sorry, Spoiler dafür, aber Rebecca Ferguson ist hier natürlich nicht mehr dabei, denn sie wurde im letzten Teil tatsächlich getötet. Und sie war, glaube ich, mein absolutes Highlight in diesem Film, vor allem in diesem Ensemble als Ilsa Faust, das, glaube ich, war ihr Charaktername. Und sie war großartig. Sie hat auch eine Intensität da mit reingebracht und eine Ernsthaftigkeit, die diesem Franchise dann, der doch definitiv verloren gegangen ist mit diesem letzten Teil. Denn Tom Cruise hat da jetzt Hayley Atwell an seiner Seite. Und Hayley Atwell ist eine tolle Darstellerin. Ich finde die wirklich großartig. Also die kann auch richtig was. Wenn man die nur aus Marvel kennt, dann denkt man so, ja, keine Ahnung, halt Peggy Carter. Nee, das ist eine tolle Theaterstellerin auch. Und die ist wirklich, wirklich gut. Ich glaube, es gab eine Black Mirror-Folge mit ihr, wo sie auch wirklich, wirklich gut war. Und also das ist eine tolle Darstellerin, aber ihr Charakter und was sie hier machen darf, ist wirklich, also underwritten ist noch untertrieben. Also sie ist wirklich einfach nur das schöne Gesicht und ab und zu sagt Tom Cruise dann zu ihr, oh Grace, ich muss dich beschützen, Grace. Und die reden auch alle so. Also der Dialog ist auch platter denn je in diesem Film. Es ist wirklich komplett pathetisch und schmalzig. Und dann ist eben die Frage, das habe ich dann für mich relativ früh gemerkt, dass dieser Film so gar nicht mehr an die anderen anschließt. Also Dead Reckoning Part 1, also der letzte Film, hat auch schon das vermuten lassen oder erahnen lassen an manchen Stellen, dass man sich hier und da von, sage ich mal, wichtigen Kriterien des Genres verabschiedet hat. Und das habe ich zum Beispiel im letzten Teil am Bösewicht gemerkt. Esai Morales, glaube ich, heißt der Darsteller, der ist jetzt hier auch wieder dabei, denn seine Story war ja nicht erledigt mit dem letzten Teil. Er spielt Gabriel, so den Assistenten der Entität, darum geht es ja in diesem Film, die Entität, diese künstliche Intelligenz, die ganze Welt versklaven und auslöschen will. Und er war so der humanoide Vertreter dieser Entität. Und seine Figur war auch schon im letzten Film einfach nicht sehr präsent und wirkte immer wie so ein Klischee-Bösewicht, der sich seinen Schnurrbart zwirbelt. Und das ist hier noch extremer. Also seine Figur ist wirklich Nonsens und man weiß überhaupt nicht, warum der noch anwesend ist. Im Grunde hat er nämlich, also er ist wirklich einfach nur da, damit Tom Cruise irgendeinen physischen Gegner hat, gegen den er kämpfen kann, weil eben die Entität, für die man sich entschieden hat, das natürlich nicht bietet oder dann halt nur irgendwelche gesichtslosen Handlanger schicken kann. Also auch das, die Story in diesem Film ist komplett wirr, ist absurd und albern zugleich. Er will sich aber super ernst nehmen an manchen Stellen auch. Und an manchen Stellen wäre da auch eine Analogie da, die interessant ist. Das war im letzten Teil ja auch schon so, dass man sagt, hey, eine KI übernimmt die Welt, eine KI zerstört unser aller Leben und unsere Freiheit. Und das finde ich ja erstmal gerade für so einen Hollywood-Film eigentlich eine interessante Idee. Weil einerseits ist es eine Analogie dazu, wie KI Jobs in Hollywood abschaffen wird und ersetzen wird wahrscheinlich, weil es einfach ein Business und wenn man sich irgendwo menschliche Arbeit sparen kann und durch KI setzen kann, dann wird das kommen und das sieht man jetzt in einzelnen Filmen, ist es ja schon so, dass KI genutzt wird für gewisse eigentlich künstlerische Elemente und deswegen finde ich eigentlich diese Analogie zu sagen, der finale Gegner eines Mission Impossible Films ist eigentlich eine KI, eigentlich finde ich das ja eine interessante Idee, aber dann musst du halt im Drehbuch dir wirklich überlegen, wie repräsentieren wir die in Form von einem Menschen und wie viel Charakter geben wir diesem Gegenspieler und Mission Impossible hat teilweise großartige Bösewichte. Ich komme immer wieder darauf zurück, aber Mission Impossible 3 mit Philip Seymour Hoffman hat für mich einen der besten Filmbösewichte überhaupt. Nicht nur in Mission Impossible. Also ich würde sagen, der hält mit den besten Bösewichten, die wir überhaupt hatten, einem, keine Ahnung, Mads Mikkelsen zum Beispiel in Casino Royale und so. Also da ist der auf einer Ebene. Den fand ich wirklich, wirklich gut, weil er auch nicht das Klischee eines Mission Impossible Bösewichts dargestellt hat. Er war nämlich nicht physisch in irgendeiner Form wirklich eine Konkurrenz zu Ethan Hunt, sondern also er musste wirklich die Situation so planen und ausnutzen, dass er irgendwie ein Druckmittel hatte oder Ethan Hunt überwältigen konnte. Und hier hat man aber mit Gabriel einfach einen ganz klassischen, eine Schattenversion von Ethan Hunt, einfach auch ein Typ, der super agil und stark ist und alles Mögliche aus seinem Ärmel zieht. Und letztendlich ist das aber kein Charakter. Und das musste man im letzten Teil schon akzeptieren. Und ich dachte, vielleicht haben sie irgendwie noch einen Kniff für diesen zweiten Teil. Ist aber nicht so. Also Gabriel als Bösewicht ist lachhaft. Die ganze Story ist komplett lachhaft und absurd. Und teilweise werden Szenen parallel zueinander geschnitten. Und man versteht schon gar nicht mehr, sag mal, wer redet jetzt mit wem und was für von diesen beiden Szenen, die hier gerade parallel montiert werden, welche davon hat eigentlich zuerst stattgefunden? Also ich weiß, das klingt so, als wenn ich einfach nicht aufgepasst hätte. Aber dieser Film ist an manchen Stellen unnötig konfus und strange. Und an anderen Stellen ist er super platt und offensichtlich und vorhersehbar. Und dann ist eben die Frage, das habe ich schon versucht, mehrmals jetzt anzuschneiden, wie geht man damit um? Und ich habe für mich einfach sehr schnell entschieden, ich akzeptiere das einfach. Dieser letzte Teil wird nicht der pathetisch anspruchsvollste Teil. Es wird nicht der Teil werden, der diese Reihe zu einem scheinbar glorreichen und perfekten Ende führt, sondern dieser Teil wird ein Stück weit eine Parodie auf die Mission Impossible-Filme werden. Und das ist sicher nicht, was Christopher McQuarrie und Tom Cruise beabsichtigt hatten. Und deswegen könnte man auch das als großen Kritikpunkt anwenden und ich verstehe alle, die es so wahrnehmen. Für mich war es aber irgendwo einfach unterhaltsam, auf einer Metaebene. Ich dachte mir einfach so, hey, das ist wie, als wenn ihr das Best-of abfeuert, aber halt auf so eine leicht shitty Art und Weise. Also dieser Film versucht auch an manchen Stellen, die anderen Filme wieder damit reinzubringen. Und das war ja auch sowas, was ich schon gesagt habe. Mission Impossible, jeder Film stand eigentlich für sich selbst. Oft waren die im Ton völlig unterschiedlich, im Stil. Also man hat hier nie eine Kontinuität gemerkt, abseits dessen, dass Tom Cruise Ethan Hunt ist und Ethan Hunt in jedem Film irgendwie Ärger mit seiner eigenen Regierung hat oder seinem eigenen Apparat da mit dem IMF. Und er hat immer ein leicht wechselndes Team, was ihm dann doch irgendwie hilft. Und am Ende ist er natürlich doch der omnipotente Superman, der alles lösen kann. Und das ist dadurch immer schon ein bisschen albern gewesen. Und ich finde auch, dass die Filme manchmal damit auch bewusst gespielt haben. Auch in Dead Reckoning war zuletzt noch ein netter Joke drin, wo so ein bisschen Tom Cruise Figur auch unterwandert wurde als Ethan Hunt. Also es gibt diese Momente auch, wo er unterwandert wird. Das ist hier, muss man echt sagen, im Grunde nicht mehr existent. Also hier ist er einfach, ja, ich glaube, wie hat das Alec Baldwin in einem der Filme mal gesagt, hieß The Manifestation of Destiny. Also und das war damals noch irgendwie witzig und absurd. Und hier ist es aber einfach so. Also Ethan Hunt ist wirklich wie so ein Bulldozer, der durch jede Wand durchkommt. Und irgendwie schafft das auch immer. Und du hast eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, es könnte jetzt auch wenigstens ein bisschen schief gehen für ihn. Also selbst wenn er dann buchstäblich, Spoiler an der Stelle für diesen Film natürlich, selbst wenn er an einer Stelle dann buchstäblich stirbt, wird er halt einfach wiederbelebt und es ist auch nie klar, zu keiner Sekunde wird impliziert, dass das nicht so passieren würde. Weil dieser Film wirft auch jede Logik völlig aus dem Fenster. Also wenn ihr Leute seid, die sagen, boah, ich habe schon ein Problem mit so Plotlöchern oder ich habe auch ein Problem damit mit so Hollywood-Logik, wenn dann Dinge plötzlich trotzdem funktionieren, auch wenn die physikalisch gar keinen Sinn ergeben, also dann ist das ein Film, der wird euch richtig aufregen. Also dieser Film ist völlig unlogisch und völlig bescheuert an ganz vielen Stellen. Er hat gleichzeitig auch unglaublich viele Darsteller, also witzigerweise eine Sache, die sich hier von The Phoenician Scheme mit rüber rettet, ist dieser Aspekt, dass dieses Ensemble riesengroß ist. Und auch hier wieder extrem viele namhafte Leute, vielleicht nicht ganz für jeden vom Namen her, aber vom Gesicht her. Also wir haben hier aus dem letzten Teil rüber gerettet Pom Clementif, die spielt die Rolle Paris, also so heißt ihre Figur. Das war im letzten Teil noch so eine Handlangerin vom Widersacher von Gabriel und am Ende des letzten Teils wurde sie von Tom Cruise, glaube ich, verschont und dadurch hat sie sich jetzt auf seine Seite geschlagen, weil Gabriel hätte sie umgebracht und jetzt hat sie irgendwie Gewissensbisse oder will aber auch Rache an Gabriel etc. Ihre Rolle, das behaupte ich zu 100%, du kannst diese Figur komplett rausschneiden aus dem Film. Also komplett. Also das könnte ich, ohne jetzt großer Editor-Profi zu sein, ich könnte die da komplett rausschneiden und ihr würdet es nicht merken. Behaupte ich wirklich. Diese Figur ist einfach nur anwesend, die steht manchmal im Hintergrund rum. Und ich glaube, sie hat in diesem ganzen Film vielleicht so, und ich versuche jetzt nicht zu unter- oder übertreiben, ich glaube, sie hat wirklich nicht mehr als 20 Sätze in diesem Film. Ist aber Teil des Kernteams von Ethan Hunt und sie ist einfach nur anwesend. Das ist so, warum ist sie da? Ist eine gute Schauspielerin. Also kennen die meisten wahrscheinlich als Mantis in den Guardians of the Galaxy Filmen und ist an sich eine kompetente Darstellerin. Die kann auch was. Also man muss der nur was zu tun geben. Aber tut man hier nicht. Sie ist einfach nur auch noch anwesend, weil man halt aus Kontinuitätsgründen sie wahrscheinlich da behalten hat. Was man aber nicht müsste, weil wie gesagt, dieses Franchise hat sich nie darum geschert, eine Kontinuität zu etablieren. Von einem Teil zum nächsten verschwinden Figuren einfach so, ohne dass so jede wieder erwähnt werden. Das merkt man in dem Film auch, denn es gibt hier extrem viele Flashbacks zu alten Mission Impossible Filmen. Und dann siehst du teilweise diese Figuren auch und denkst dir so, ah ja, wo ist denn die Figur eigentlich hin? Wollt ihr das irgendwie mal adressieren? Nö, okay, dann nicht. Was eben auch okay ist, habe ich mich immer darauf eingelassen, aber wenn man dann anfängt, durch diesen und den letzten Teil, die waren ja geplant als Teil 1 und Teil 2, dadurch hat man jetzt hier so eine Kontinuität erzwungen und das tut dem Franchise nicht gut. Also das lässt es einfach an manchen Stellen, lässt es Risse auftreten, die immer da waren, die aber immer gut überspielt werden konnten. Durch dieses, hey, wir nehmen das alle nicht so ernst und im Grunde ist jeder Film einfach nur eine Neuinterpretation des Genres und die einzige Konstante ist, dass unsere Figur denselben Namen trägt, unsere Hauptfigur, und das war's. Und so habe ich Mission Impossible immer genießen können und fand es immer toll. Und ich kann diesen Film auch genießen und unterhaltsam finden, aber auf so einer Metaebene. Also es ist für mich eine Parodie auf dieses Genre und vor allem auf diese Reihe. Und das war, wie gesagt, nicht das, was ich glaube, was Absicht hier war. Der Film ist auch einfach ein Stück zu lang und dafür fehlt ihm dann auch die Struktur. Also die erste Stunde ist eigentlich nur Setup und es wird eigentlich nur erklärt, was alles passieren muss und wie es passieren muss. Und teilweise sehen wir dann schon kleine Flash-Forwards, also kleine Vorausschauen von diesen Szenen. Also wir wissen dadurch eigentlich auch schon, also wahrscheinlich wird das alles genauso eintreten. Und es gibt da auch keinen Twist oder so, sondern die Sachen passieren dann auch genauso, wie man sie eine Stunde vorher bespricht. Das untergräbt auch ein bisschen die Spannung des Films und auch ein bisschen dieses, dass man nicht voraussehen kann in einem Actionfilm, was als nächstes passiert und wie es passiert. Also auch das, ganz komische Entscheidung im Editing, warum man das so macht. Und ich weiß schon, ich kritisiere hier im Grunde einfach super, super viel. Aber, was man klar sagen muss, wenn dieser Film endlich zu seinen Stärken zurückfindet, und das tut er in Form dieser Action-Set-Pieces, diese großen Szenen, die immer auch vorab schon beworben werden, was man auch hier sich wieder leider nicht verkneifen konnte, dass man einfach vorab viel Social Media macht mit diesen großen Szenen, zumindest mit einer der zwei großen Szenen. Es gibt nämlich tatsächlich nur zwei, meiner Meinung nach, wirklich großen Action-Set-Pieces. Aber diese beiden sind natürlich absolut spektakulär. Die eine, wie gesagt, das Ganze hier ist komplett Spoiler, in dem Fall für diesen letzten Teil. Die eine ist in dem U-Boot und man würde jetzt meinen, U-Boot, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mega spannend. Ja, könnte so sein, aber man merkt, dass sich Christopher McQuarrie und Tom Cruise nur auf diese Setpieces gestürzt haben. Und das haben sie auch immer wieder in Interviews gesagt, dass sie sich eigentlich einfach nur kreative Situationen überlegen. Hey, wie wär's, wenn ich mit einem Motorrad von einem Berg springe? Okay, jetzt müssen wir irgendwie die Story dahin verbiegen, dass du diesen Stunt machen kannst. Und darüber haben die beiden transparent gesprochen. Ist für mich nicht die größte Werbung für die beiden, weil wenn man einfach nur noch sagt, wir wollen einfach nur coole Action-Sequenzen machen und irgendwie schustern wir uns eine Story außenrum. Ja, kann funktionieren, aber also wenn ihr darüber schon diskutiert, dann habt ihr am besten schon wirklich kreative Pläne, wie ihr da hinkommt. Und das muss man echt sagen, das ist immer hauchdünn in diesem Film. Also dieses U-Boot wurde zwar im letzten Film schon geteasert, also es war klar, dass dieses U-Boot kommen wird, aber ja, wie es dann tatsächlich dahin kommt und das alles ist hanebüchen und wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber dadurch kann ich trotzdem nicht abstreiten, dass das Setpiece selber großartig ist. Also man hat hier auch wieder so einen Fall gemacht, wie es bei Inception zum Beispiel war, mit diesem Hotelgang, den man komplett in 3D in einem Gimbal im Grunde gebaut hat, in einem riesigen Gimbal, und dann kann man das Ding einfach drehen. Und das haben sie hier mit dem U-Boot gemacht. Also wenn Tom Cruise in diesem U-Boot ist und sich dieses U-Boot dreht, weil es ist ein U-Boot, was auf dem Meeresgrund liegen geblieben ist, und dann rollt es so eine Felswand runter, und dann dreht sich alles, dann dreht sich das halt wirklich alles. Und das sieht man, weil das ist nämlich wirklich die große Stärke dieses Franchises und auch dieses letzten Films. Auch nicht zuletzt geschuldet dem Kameramann Fraser Taggart, der hat auch schon den letzten Teil gemacht, Dead Reckoning. Der weiß einfach, was muss ich hier eigentlich als Bild zeigen? Totalen teilweise. Ich muss einfach nur mal zeigen, dass das hier wirklich gerade alles in Kamera stattfindet. Dass es eben nicht irgendwie mit Effekten zusammengeschustert ist, sondern dass hier wirklich ein Raum ist, der sich dreidimensional, also ein Raum, der sich komplett auf der eigenen Achse drehen kann. Und mittendrin ist unser Tom Cruise, unser Hollywood-Star, der da durch die Gegend geschleudert wird. Und das ist einfach großartig und das sieht einfach phänomenal aus. Und wenn ihr schon denkt, das U-Boot wäre cool, das ist nichts dagegen, wie dieser Film seinen finalen Stunt etabliert. Dieser finale Stunt wird komplett lächerlich reingeschustert. Also es ist wirklich so, dass der Bösewicht zu unserem Helden sagt, hey, ich werde später mit einem analogen Flugzeug entkommen. Ich habe sogar noch ein Ersatzflugzeug, falls irgendwas schief geht. Womit er eigentlich im Grunde in die Kamera sagen könnte, ja, es ist übrigens ein zweites Flugzeug da, damit du auch mir hinterherkommen kannst, ne? Nur damit du Bescheid weißt, Ethan? Okay, hast du verstanden? Danke, super, okay, cool. Also es ist wirklich, die Dialoge sind schrecklich, das Setup ist oft schrecklich, aber die eigentlichen Stunts, die dann stattfinden, sind wirklich nicht von dieser Welt und sind wirklich, das ist mit nichts vergleichbar. Und das weiß dieser Film und das weiß auch Tom Cruise und das ist auch das, was wirklich bis heute unglaublich gut in diesen Filmen funktioniert. Und mit diesem Flugzeugstunt haben sie wirklich ihr Magnum Opus geschaffen. Also es ist einfach so, dass der Bösewicht auf einem klassischen analogen Flugzeug diese, wie nennt man dann, diese Doppelträger oder so, diese mit, wo zwei Flügel übereinander sind. Jeder kennt die, das ist so, keine Ahnung, optisch erinnert es irgendwie so an Erster Weltkrieg oder sowas. Nee, nicht Erster, aber Anfang Zweiter Weltkrieg oder sowas. So diese ganz alten Propellermaschinen, die man auch in Indiana Jones immer wieder sieht. Und davon gibt es zwei. Auf einem ist Tom Cruise, auf dem anderen ist eben sein Widersacher. Und ja, was soll man sagen? Natürlich ist das alles echt so gedreht worden. Also auch das weiß man seit Jahren, weil da gab es immer wieder Teaser zu. Aber es sieht am Ende trotzdem unfassbar spektakulär aus. Es ist unglaublich toll inszeniert und macht wirklich Spaß zu sehen, hey, das ist wirklich gerade Tom Cruise, der da gerade fast ohnmächtig wird, weil er von einem fucking Flugzeug gezogen wird. Natürlich ist er da mit einem Seil gesichert, was sie hinterher rausretuschiert haben. Aber es ist egal, du könntest mir kein Geld der Welt geben und ich würde mich mit einem Stahlseil an den Flügel eines Flugzeugs hängen lassen und dann fliegt das Flugzeug einfach und nicht irgendwie 5 Meter über dem Boden, wo man sich noch einreden kann, ja, wenn da drunter Wasser ist, überlebe ich das. Nee, die fliegen halt einfach irgendwo in Südafrika rum und ja, es sieht unfassbar geil aus. Es macht auch wirklich, wirklich Spaß, diese ganze Sequenz am Ende und die ist auch keine Sekunde zu lang. Die dürfte auch einfach 10 Minuten länger sein. Also da... Wenn sie abliefern an der Stelle, dann liefern sie richtig ab. Und das macht einfach richtig, richtig Spaß. Es ist schade, dass bis zu diesen großen Action-Set-Pieces, und die finden beide eigentlich ja fast ja, nacheinander direkt statt. Also ich glaube, es ist alles erst in der letzten Stunde des Films. Und der Film dauert 2,5 Stunden. Also es ist auch einfach ein Stück zu lang für das, was er eigentlich erzählt und bietet. Aber ja, wenn diese Setpieces kommen, dann weiß man, warum man in diesem Kinosaal sitzt und dann weiß man eben auch ganz genau, warum man in einem Kinosaal sitzt und nicht einfach nur zu Hause auf der Couch. Also wenn ihr irgendein Interesse an diesen Filmen habt, dann guckt sie euch trotzdem im Kino an, auch wenn sie an manchen Stellen enttäuschen. Man geht in diese Filme für diese Sachen, für diese Setpieces und ich sehe auch nicht, wie sowas nochmal kommen wird. Also außer es etabliert sich ein ganz neuer Star, der sagt, ich bin auch genau dafür bekannt, das so zu machen, so ein bisschen wie es eben Keanu Reeves für sich entdeckt hat mit den John Wick-Filmen. Jemand, der wirklich sagt, ich mache meine Stunts selber und ich bin dafür bekannt und so werden diese Filme auch inszeniert. Das geht hier alles eh auch nur, weil Tom Cruise Produzent ist und weil er selber sehr viel Macht hat und sagen kann, nein, ich will das aber machen und dieser Film wird nicht anders stattfinden, wenn ich nicht gewisse Sachen machen darf. Und das, unter normalen Umständen wird das kein Hollywood-Studio mehr finanzieren, weil es, ja, es ist einfach im Grunde Selbstmord. Und in diesem Film hat man auch immer wieder das Gefühl, ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn da ein Sicherungsseil reißt, dann fliegt Tom Cruise da einfach irgendwie aus, weiß was ich, 3000 Metern Höhe, fliegt er einfach auf den Boden. Es gibt einen anderen Stunt in diesem Film, wo er mit einem brennenden Fallschirm einfach abstürzt und dann einfach einen zweiten Sicherheitsfallschirm zündet, natürlich hinter den Kulissen. Aber trotzdem, er springt erstmal mit einem brennenden Fallschirm aus einem fucking Hubschrauber. Das ist komplett insane. Der hat auch kein Safety an der Stelle, soweit ich das verstanden habe. Also wenn er selber aus irgendeinem Grund ohnmächtig wird oder was auch immer, dann war es das halt. Vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht haben die auch irgendwo einen Sicherheitsschalter und jemand kann aus der Ferne seinen Fallschirm zünden. Selbst wenn es so ist, es ist völlig Banane und völlig irre und man sieht es halt auf der Leinwand. Und das ist das Tolle daran, das kann ich nur immer wieder wiederholen. Und deswegen hatte ich am Ende vom Tag trotzdem richtig viel Spaß mit dem Film. Das ist das Absurde. Wenn ihr meine Letterboxd-Review dazu anguckt und seht, dass ich diesem Film 4 von 5 Sternen gegeben habe, dann denkt ihr so, hey, du hast am Anfang nur kritisiert, du hast gesagt, der Plot ist bescheuert, die Figuren sind da halb Seiden reingestopft, alles ist super pathetisch und schmalzig und nichts macht einen Sinn und alles wird nur an Dose aneinander geknüpft. Dann sind hier ganz viele Darsteller, die habe ich am Rande kurz erwähnt. Also eben, wir haben neben Pom Clementief haben wir noch Nick Offerman, den viele so eher als Meme kennen aus Parks and Recreation. Wir haben Tremel Tillman, der gerade durch Severance einen ganz guten Boom hat. Angela Bassett ist eine absolute Klassikerin, klassische Darstellerin in Hollywood. Hannah Waddingham ist vielen wahrscheinlich als Managerin aus Ted Lasso bekannt. Also hier gibt es viele bekannte Darsteller und die haben auch alle nur so 5-Minuten-Szenen und die sind auch alle keine dreidimensionalen Charaktere. Und die sind hier einfach nur alle dabei, weil sie jetzt sagen, ja, ich habe noch Bock, in einem Mission Impossible-Film zu sein. Und ganz ehrlich, verübel ich ihn auch nicht. Aber trotzdem, die Story ist, glaube ich, die schwächste seit jeher. Also die ist wirklich komplett Banane. Und dann ist einfach die Frage, kann ich mich darauf einlassen und kann ich diese bescheuerte Meta-Ebene irgendwo für mich selber auch vielleicht finden, die da sicher nicht geplant drin ist. Und ich habe sie für mich gefunden und hatte deswegen richtig Spaß. Ich musste auch immer wieder richtig lachen. Also ich musste immer wieder lachen, wie schlecht die Dialoge sind und wie erzwungen gerade gewisse Szenarien sind und wie groß manchmal die Logiklöcher in der Handlung sind. Ich fand das halt witzig. Ist das Absicht? Nein, sicher nicht. Also ich glaube, an den meisten Stellen ist es das auf jeden Fall nicht. Aber deswegen hatte ich halt trotzdem Spaß mit dem Film, ob der Film das jetzt wollte oder eben nicht. Also es ist schwierig, sowas dann einzuordnen und zu bewerten. Was auf jeden Fall 4 Sterne verdient hat am Ende, sind halt die Stunts. Und die sind einfach phänomenal. Und natürlich könnte man auch sagen, hey, lass uns einfach einen einstündigen Film machen, aber nur so ein, keine Ahnung, wir zeigen dir einfach nur krasse Stunts, fertig. Aber dann, keine Ahnung, ich bin nie ein Mensch gewesen für eine Stuntshow. Also das würde mich, glaube ich, auch wieder nicht reizen. Ich brauche schon so dieses Setup. So, ich brauche schon so diese Pseudo-Idee, worum geht's jetzt gerade und wo sind wir gerade? Und ich brauche dazu die tolle Musik. Also auch der Soundtrack ist wieder toll von Max Arougi und Alfie Godfrey. Die kenne ich beide nicht so wirklich. Also Max Arougi ist, glaube ich, so ein bisschen der Veteran. Und Alfie Godfrey hat bisher eher als Komponist eher in der zweiten Reihe gearbeitet und die beiden als Duo haben jetzt diesen Soundtrack zu verantworten. Aber die wissen auch, was sie wie inszenieren müssen und wie sie das packend inszenieren und untermalen mit der Musik. Und das funktioniert halt am Ende einfach. Also diese letzte Stunde funktioniert halt einfach in diesem Film, egal wie hanebüchen sie ist. Und vor allem die Tatsache, dass wir versucht haben, die alten Mission Impossible-Filme einzubinden, das ist so schlecht und so erzwungen und keiner hat darum gebeten. Aber es macht halt trotzdem Spaß am Ende, weil man am Ende, wenn man das ignorieren kann und einfach sagen kann, hey komm, das ist doch wurscht. Ich weiß, dass das wahrscheinlich dieselbe Argumentation ist, die Leute für die Fast and Furious-Filme anwenden. Und die Fast and Furious-Filme holen mich ja gar nicht ab. Aber der Unterschied ist halt, dass am Ende ein Vin Diesel, so leid es mir tut, dann doch einfach nicht so interessant und so, ja, einen so mitzieht, wie ein Tom Cruise das eben tut. Oder eben auch hier die Nebendarsteller, auch ein Simon Pegg. Die geben alle trotzdem noch ihre volle Leistung, auch wenn sie im Grunde kaum noch Charaktere spielen, sondern im Grunde nur noch sie selber sind. Aber es sind halt einfach die besseren Darsteller, die man hier mit reinholt in diese Nummer. Und am Ende vom Tag weiß Christopher McQuarrie, auch wenn er hier nicht das beste Drehbuch abliefert und den besten Plot, er weiß, das Ganze zu inszenieren. Und es sieht trotzdem immer toll aus. Ich verliere nie den Überblick in solchen Action-Szenen, sondern ich kann immer, die Kamera darf atmen, ich darf alles wirklich auch in Ruhe sehen und wertschätzen. Und das ist am Ende des Tages so viel mehr, blöd gesagt, als 90% des restlichen Action-Genres in Hollywood abliefert. Und das kann man, wie genau bei Wes Anderson mit der Ausstattung, man kann das nicht als gegeben setzen und sagen, das ist selbstverständlich und das erwarte ich. Ja, ich erwarte es schon in einem Mission Impossible-Film, aber deswegen ist es trotzdem eine Leistung, die man würdigen muss und die man hervorheben kann. Und deswegen hatte ich am Ende vom Tag trotzdem wirklich Spaß damit. Es fühlt sich nicht wirklich an wie der letzte Teil der Reihe, auch wenn sie es behaupten. Und vielleicht ist es auch wirklich der letzte Teil der Reihe, weil Tom Cruise vielleicht dann doch irgendwann ein Stück zu alt wird für die Nummer. So oder so, war es nicht der würdigste Abschluss für das Ganze. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Und ich glaube, man kann sich auch diese ganze Reihe nochmal angucken und hat dann trotzdem eine gute Zeit. Weil diese Dinger trotzdem irre genug sind und albern genug, dass sie, ob freiwillig oder unfreiwillig, einfach unterhalten. Ja, ich glaube, das ist ein gutes letztes Wort für diesen Film. Und jetzt kommen wir endlich zum letzten Werk des Tages, zu 28 Years Later von Danny Boyle. So, kommen wir zum letzten Film. Wie angekündigt, wie besprochen, 28 Years Later. Habe ich tatsächlich gestern erst im Kino gesehen. Ist auch ein Film, der, glaube ich, erst seit einer Woche draußen ist. Und Ja, wieso habe ich den Film eigentlich geguckt? Also ganz grob für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, das ist ein Zombie-Film. Ich bin jetzt nicht jemand, der bekannt dafür ist, das Zombie-Genre besonders abzufeiern. Also ich sehe seine popkulturelle Relevanz natürlich in dem Genre Horror absolut. Und ansonsten habe ich da jetzt keine super große, starke Connection zu. Ich habe The Walking Dead, glaube ich, 3 Staffeln lang geguckt, dann wurde es mir zu doof, dann habe ich aufgehört damit. Und ich habe auch die Vorgängerteile, das ist nämlich der 3. Teil in dieser fiktionalen Welt. 28 Days Later war der erste, dann kam 28 Weeks Later und jetzt sind wir bei 28 Years Later. 28 Days Later, der erste, kam tatsächlich 2002. Das ist also eine ganze Weile her. Ich habe den damals auch gesehen, nicht im Kino allerdings, aber ich habe den auch irgendwann mal gesehen. Aber ich muss gestehen, es ist so lange her, dass ich in dieser Review nicht wirklich sinnvoll Bezüge zu diesem ersten Teil herstellen kann. Also ich erinnere mich noch beim ersten Teil, dass ich das Setup super cool fand, diese Isolation, dieses, also das Ganze, darauf spielen die Titel an, das bezeichnet immer den Stichtag, wann die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und wie viele Tage nach diesem Ausbruch unsere Handlung spielt. Also im ersten Teil folgen wir Cillian Murphy, den mittlerweile alle als Oppenheimer kennen. Da folgen wir ihm, wie er im Krankenhaus aufwacht und merkt, oh, seit 28 Tagen ist die Welt untergegangen im Grunde, durch Zombies überrannt und ich bin als einziger hier noch übrig und dann läuft er durch ein völlig menschenleeres London und ich weiß noch, dass diese Bilder bei mir sehr nachgehallt haben und vor allem die Optik von 28 Days Later sehr speziell war, denn das Ganze war wirklich mit so Digitalkameras gefilmt und sah aus heutiger Sicht extrem scheiße aus, hatte aber natürlich ein ganz bestimmtes Gefühl vermittelt, weil es wirkte fast wie so eine Amateur-Doku. Und 28 Weeks Later habe ich noch weniger in Erinnerung. Da erinnere ich mich eigentlich nur noch an die Eröffnungssequenz, die relativ heftig und brutal war und auch irgendwie stark inszeniert. Hat den Film aber ansonsten, habe ich den eigentlich kaum in Erinnerung, weil der auch nicht an die Atmosphäre vom ersten Teil anschließen konnte. Und beim ersten weiß ich auch nur noch, dass letzten Endes so ein bisschen die Moral der Geschichte ist, dass Menschen natürlich das Problem sind. Wie so oft in Apokalypse-Geschichten sind es am Ende vom Tag die Menschen, die alles schlimmer machen und unerträglicher und sich gegenseitig buchstäblich zerfleischen. Dafür braucht es dann gar keine Zombies mehr. Und das war als Message mir damals schon ein bisschen zu platt, wie es Danny Boyle erzählt hat. Aber der erste Teil hat trotzdem ein Stück weit Kultstatus erlangt. Zum einen hat er die schnellen Zombies salonfähig gemacht. Früher waren Zombies ja immer so diese langsamen Gehirn und so Dudes, die da durch die Gegend wanken. Und durch 28 Days Later wurde es populär, das Trope des schnellen Zombies, der wirklich durch die Gegend rennt, richtig heftig ist, auch irgendwie fast übermenschlich stark und dich im Grunde fertig macht, weil diese Viecher kennen keine Verschnaufspause, die sind wie Marathonläufer, nur ohne Energieende oder sowas, die rennen einfach immer weiter. Das heißt, wenn dich so einer erwischt, das war's. Also Zombies wurden durch 28 Days Later einfach wieder gruseliger und gefährlicher. So auch, dass man sich selber, wenn man sich in diese Geschichten reinprojiziert hat, sich dachte, ja, wie viele Chancen habe ich denn mit dieser Situation hier umzugehen? Und 28 Days Later hat eigentlich sehr schnell klar für mich klar gemacht, ich habe gar keine Chance. Also in dieser Welt, wenn ich da nicht irgendwie der beste Schütze bin oder, keine Ahnung, perfekt mit einem Katana oder sowas umgehen kann, um jetzt mal Walking Dead wieder zu bemühen. Also ich bin einfach einer von denen, die sofort tot sind. Weil diese Zombies, wenn die so schnell sind und dich überrennen, die machen dich einfach sofort fertig. Keine Chance. Und dann seit 2002, wie gesagt, da hat Danny Boyle seinen ersten Teil gemacht. Der zweite Teil war dann nicht mehr von ihm. Und er hat aber immer wieder anklingeln lassen, dass er gerne da wieder weiter anschließen würde. Damals auch das Drehbuch zum ersten Teil hat Alex Garland geschrieben. Alex Garland ist mittlerweile selbst als Regisseur sehr bekannt geworden. Und wir haben schon einige seiner Filme hier besprochen in diesem Podcast. Und Alex Garland fand ich als Regisseur sehr, sehr spannend. Der hat natürlich dann seine Geschichten auch immer selbst geschrieben. Und er kehrt jetzt hier aber als Drehbuchautor zurück und hat mit Danny Boyle diese Fortsetzung nach vielen, vielen Jahren, eben in dem Fall nach 23 Jahren, zu verantworten mit 28 Years Later. Und ich hatte vorab einfach gehört, hey, der soll wirklich ganz gut sein. Und ich dachte mir so, hey, ich bin jetzt zwar kein Zombie-Fan, aber der Regisseur an sich, Danny Boyle, ist absolut kompetent. Der hat schon richtig, richtig starke Filme gemacht. Es ist bei ihm so ein bisschen so ein Mixed Bag. Also manche Filme von Danny Boyle sind auch irgendwie ein bisschen bescheuert, ein bisschen albern und funktionieren nicht so ganz. Aber er hat auch ein paar richtige Kultklassiker erschaffen. Also nur um mal Trainspotting zu nennen. Also ein absolut genialer Film, der aus seiner Feder stammt. Viele haben dann, glaube ich, damals Slumdog Millionär sehr gefeiert. Den fand ich okay. Aber ich mochte zum Beispiel 127 Hours wirklich gern, trotz James Franco. Also das war ein toll inszenierter Film. Und Danny Boyle ist jemand, der vor allem auch viel im Schnitt, glaube ich, seine Filme sehr prägt. Also das klingt jetzt doof, weil natürlich, dass jeder Regisseur irgendwo auch mitmacht. Aber bei Danny Boyle hat man oft das Gefühl, dass im Editing da wirklich nochmal ganz, ganz viel sich ändert und prägt. Und diese Kombo aus ihm und Alex Garland war eigentlich durch 28 Days Later eigentlich so als Dream Team betitelt. Hey, wenn die beiden nochmal zusammenkommen und nochmal eine Fortsetzung machen, dann wird das großartig. Und die Reviews waren auch so. Die Kritiken, die ich teilweise gehört hatte, waren einfach so, hey, das ist, macht wirklich Laune und das ist wirklich gut inszeniert. Und an sich kann ich ja mit dem Setting Apokalypse, egal jetzt ob Zombies oder nicht, kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ich finde diese Isolation des Menschen, diese Melancholie, die das automatisch mit sich bringt, finde ich, das ist ja total mein Jam. Also da bin ich ja sofort drin. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine Chance. Alles, was ich wusste, ist eben auch nur 28 Years Later. Also es ist einfach ein Sequel nach langer, langer Zeit. Also die Figuren sind, soweit ich weiß, auch alles komplett neue Figuren. Wir haben nichts mehr mit denen zu tun, die wir aus dem ersten Teil kennen, wenn da überhaupt wer überlebt hat. Genau, und das war alles, was ich wusste. Und ich hatte nur schon gehört, und auch hier an der Stelle muss ich klar sagen, das wird eine Spoiler-Review. Also wenn ihr den Film blind sehen wollt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Ich werde über alles sprechen, worüber ich sprechen will, auch über das Ende. Und damit fange ich jetzt auch direkt an. Ich hatte nämlich nur vorab schon gehört, der Film endet schon auf eine Art und Weise, dass man da noch weiter fortsetzen könnte. Und das hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht, aber ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen jetzt trotzdem eine Chance. Vor der Kamera, wie gesagt, haben wir hier auch starke Gesichter. Wir haben hier Aaron Taylor-Johnson, den zumindest viele Leute kennen. Ich bin mir bei Aaron Taylor-Johnson bis heute nicht sicher, wie gut ich ihn wirklich finde, schauspielerisch. Ich habe ihn dieses Jahr in einigen Sachen gesehen, unter anderem Nosferatu. Und ich habe dieses Jahr auch The Fall Guy nachgeholt. Da spielt er auch mit. Und ich glaube, ich finde ihn nicht schlecht, wenn er eher eine albernere Rolle spielt oder eine Rolle, die nicht komplett ernst genommen werden muss. Also ich finde, er hat damals in Kick-Ass gut funktioniert, als so eine Meta-Parodie auf einen Teenager. Aber in Nosferatu zum Beispiel fand ich ihn eher miscast. Also da in so einem Period-Piece, in so einer ernsten Rolle, wo er dann auch wirklich leiden muss, fand ich ihn eher nicht so stark. Und hier in dieser Zombie-Welt, wo es wirklich 0,0 Humor erstmal gibt innerhalb der eigentlichen Welt, er spielt da eben den Vater eines kleinen Jungen, der Spike heißt. Und Spike ist, das kann man ganz klar sagen, damit habe ich am Anfang auch nicht gerechnet, Spike ist eigentlich unsere Hauptfigur. Gespielt von Alfie Williams, einem Kind, das ich gar nicht vorher irgendwo anders gesehen habe, der schon hier und da ein bisschen Schauspielerfahrung gesammelt hat. Aber der wirklich gemessen daran, dass er der Hauptdarsteller im Grunde des Films ist, wirklich eine stabile Leistung abliefert. Und Aaron Taylor-Johnson als sein Vater führt ihn am Anfang in diese Welt ein. Wir sehen so ein bisschen seinen ersten Trip. Die beiden wohnen auf einer Insel nahe Englands, wo man noch sicher ist. Und ja, am Anfang gibt es den ersten großen Trip mit dem Jungen aufs Festland, wo ihm sein Vater zeigt, hey, so ist das jetzt hier und so läuft das hier. Und sein Junge wurde eindeutig schon trainiert von ihm. Also der Junge kann Bogen schießen etc. Der Junge weiß, sich auch sonst hier und da zu helfen. Aber er ist halt trotzdem ein Kind. Und natürlich ist er überfordert mit dieser grauenhaft und wirklich brutalen Welt. Und das kann man auch klar sagen für alle, die nicht wissen, ob sie sich das anschauen wollen, aber sich denken, hey, ich finde eigentlich so Endzeitgeschichten schon einfach aus einem psychologischen Aspekt ganz toll und interessant. Aber ich mag halt nicht so dieses, beim Zombie-Genre, dieses Brutale. Ja, also dieser Film hat schon Gore, das kann ich euch klar sagen. Wenn ihr zart beseitet seid, ich finde schon, dass der Film teilweise echt widerliche Stellen hat. Ich hatte auch vorab gehört, dass der Gore sei nicht so übertrieben. Ich finde den wirklich heftig an manchen Stellen. Also hier werden wirklich Köpfe auseinandergerissen und was nicht alles. Also das ist schon alles richtig widerlich. Auch toll gemacht. Also allen Respekt an das Effektteam, das diese Sachen gebaut und gemacht hat. Es ist absolut widerlich und dementsprechend aber definitiv schon echt brutal, meiner Meinung nach. Und ja, nach diesem ersten Trip kommen die beiden zurück und Spike merkt aber irgendwie dann doch für sich sehr schnell und final mit seinen, ich weiß nicht, wie alt er sein soll, 14 soll er, glaube ich, sein. Und irgendwie merkt er nach diesem ersten Trip aber, oh, ich glaube, mein Dad ist ein Lügner. Und dann merkt er auch, sieht er auch am Abend der Rückkehr, wo sie gefeiert werden, dass sie erfolgreich zurückgekehrt sind vom Festland, die beiden, sieht er, dass sein Dad mit einer anderen Frau rummacht, während seine eigentliche Frau, die Mutter von Spike, liegt krank zu Hause rum. Die wird gespielt von Jodie Comer, also auch eine tolle Darstellerin. Die spielt Isla, die Mom. Und ja, irgendwie bricht Spikes Welt da dann sehr plötzlich zusammen und das muss ich sagen als erster Kritikpunkt und für mich auch extrem prägender Kritikpunkt für den ganzen Film. Ich fand dieses Setup eigentlich ganz cool auf dieser Insel, wo die da zusammen leben und natürlich wird das irgendwie alles schief gehen, aber ich dachte mir, hey, finde ich erstmal interessant, auch visuell interessant mit diesem im Grunde mit diesem Steinsteg aufs Festland. Fand ich einfach eine schöne visuelle Idee auch, das so zu machen. Und dann zerfällt das für mich aber völlig in Klischees. Das, ja, das Klischee in Horrorfilmen ist ja immer, was einfach richtig nervt, ist, wenn Kinder dumme Sachen machen und man nicht nachvollziehen kann, warum diese Kinder diese dummen Sachen machen. Und Spike, jemand, der 14 Jahre alt ist und jetzt 14 Jahre in dieser Zombie-Apokalypse groß geworden ist, der kennt ja gar nichts anderes, der kennt keine normale Welt. Und sein Vater ist ja von allem, was wir wissen, auf jeden Fall eine seiner zwei stärksten Bezugspersonen. Klar, der Vater ist eher hart und eher distanziert an vielen Stellen, er ist nicht lustig, er hat diesen Jungen wahrscheinlich nie als Kind behandelt, sondern immer als einen, ja, als einen Mitbegleiter dieser Apokalypse, als einen Arbeiter, der ausgebildet werden muss. Und das alles wird auch angeschnitten und die Mutter wird auch angeschnitten als eher die Liebevolle und die, die sich wirklich noch als, auf ihren Sohn als Kind eingelassen hat und nicht einfach nur als ja, Kampfmaschine, die für den Zombie-Apokalypse ausgebildet werden muss. Das alles ist da schon drin, aber es ist so dünn angeschnitten, dass für mich einfach die Grundstruktur des Films nicht funktioniert hat. Denn nach diesem ersten Ausflug kommen die beiden zurück. Spike sieht, sein Vater geht seiner Mutter fremd. Die Mutter ist schwer krank, wir wissen nicht genau, was sie hat, aber sie liegt im Bett. Sie wirkt immer wieder geistig verwirrt. Ihre Nase fängt dann plötzlich an zu bluten. Wir wissen nicht genau, was mit ihr los ist, aber es ist auf jeden Fall ernst. Und Spike erfährt bei diesem Ausflug mit seinem Vater, erfährt er, dass es angeblich, also nach dem Ausflug, erfährt er, dass es irgendwo in der Ferne auf dem Festland einen Arzt geben soll. Und in dieser Welt gibt es keine Ärzte mehr. Spike kennt keine Ärzte. In seinem ganzen Dorf auf dieser Insel gibt es keinen. Und er sieht da einfach die Chance drin, seiner Mutter zu helfen. Hey, meine Mutter ist krank, mein Vater kümmert sich darum nicht, mein Vater geht eher fremd. Der scheint, also die Mutter ist ihm wohl egal. Okay, dann mache ich das jetzt. Ich muss jetzt der große, erwachsene Mann sein. Ich mache das jetzt. Und ich kann schon verstehen, dass ein 14-Jähriger vielleicht so fühlt. Aber sorry, es ist einfach unfassbar anstrengend und nervig, solche Geschichten immer noch in einem Apokalypse-Setting sehen zu müssen. Das ist einfach ausgelutscht und das ist auch etwas, was mich wirklich nervt. Kinder, die dann einfach Scheiße bauen, weil man halt irgendwie den Plot in Gang bringen muss und irgendwie es hinkriegen muss, dass die Dinge eskalieren. Und wenn das Setup zu stabil ist, und das ist es halt in dem Fall, also diese Insel scheint wirklich zu funktionieren, die sind da relativ sicher, die haben ein gutes Abwehrsystem gegen die Zombies. Okay, wie kriegen wir das trotzdem alles hin, dass es scheiße läuft, auch nach 28 Jahren Vorbereitungszeit? Ja, also wir holen uns einfach ein Kind, was übermütig ist und irrational denkt und einfach Scheiße baut. Und ich sage nicht, dass 14-Jährige nicht Scheiße bauen und irrational denken, auf jeden Fall. Aber für mich ist es immer sehr schwer, mich da reinzudenken, dass ein Kind, das 14 Jahre in der Zombie-Apokalypse groß wird, nicht gewisse Parameter als wichtig verstanden hat. Und nicht verstanden hat, hey, so wie in unserer Welt auch, hey, vielleicht renne ich nicht auf die Straße, ohne nach links und rechts zu gucken, weil da fahren Autos. So, ich erwarte bei einem 14-Jährigen, dass er das verstanden hat. Einfach, dass er Grundgefahren und Dinge in seinem Leben wahrgenommen hat. Das heißt nicht, dass solche Kids nicht trotzdem dummen Scheiß bauen, aber mir fiel es super schwer, mich in Spike reinzuversetzen und mir vorzustellen, dass dieser Junge, der gerade erst seinen ersten Festlandausflug mit seinem Vater hinter sich hat, und dieser Ausflug ging ja extrem schief. Also bei diesem Ausflug wäre er ohne seinen Vater mindestens zweimal gestorben. Also er wäre tot gewesen. Der Film macht daraus auch kein Geheimnis. Also einmal rettet sein Vater ihn, indem er ihn auf einen Dachstuhl hoch eine Räuberleiter gibt. Und später, nach der Nummer, werden sie von einem sogenannten Alpha, also einem Super-Zombie, sagen wir mal, angegriffen. Und es ist völlig klar in der Geschichte, er hätte das niemals geschafft. Er stolpert irgendwo auf dem Weg, er wäre auf jeden Fall liegen geblieben. Sein Vater zieht ihn hoch und sagt, komm, du musst weiterlaufen. Also es ist vollkommen klar für uns. Und das macht der Film halt wirklich extrem deutlich. Also ich glaube, die erste halbe Stunde, würde ich schätzen, ist nur dieser erste Ausflug aufs Festland. Und dadurch macht der Film einfach klar, Spike ist nicht bereit. Spike, der Junge, kann diese Welt noch nicht meistern. Er ist 14 Jahre alt, es ist auch völlig normal, dass er das nicht kann. Er hat zu viel Angst, es gibt einfach Situationen, da hat er gezögert, da kommt er noch nicht klar. Das ist auch, finde ich, alles logisch und auch gut geschrieben, ist auch sinnvoll, dass auch ein Kind, das in dieser Apokalypse groß wird, eben nicht deswegen mit 14 kompletter Badass ist und alles perfekt macht, weil er das ja alles nur aus der Theorie kennt. Er war noch nie den Zombies so nah gegenüber. Dass er wirklich, also wir am Anfang des Films erleben wir, dass er seinen ersten eigenen Kill jetzt bekommt. Er wird seinen ersten Zombie selber töten. Das erleben wir. Das heißt, wir wissen, das ist für ihn alles Neuland. Das ist für ihn alles eine krasse neue Herausforderung. Aber scheinbar sollen wir auch akzeptieren, dass Spike aus diesem ersten Ausflug die Selbstsicherheit gewinnt und sagt, hey, ich bin hier nur, ich wäre nur zweimal fast gestorben. Weißt du was? ich traue mir jetzt zu, direkt im Anschluss im Grunde, ich glaube am nächsten Tag oder zwei Tage danach oder so, traue ich mir zu, meine Mutter mitzunehmen, mich aus dem Dorf zu schleichen und die irgendwie zu diesem Arzt zu bringen, wo ich nicht mal genau weiß, wo der ist. Ich weiß, da war irgendwo ein Feuer in der Ferne. Ja, ich werde das schon finden. Ich bringe meine Mutter einfach zu diesem Arzt. Und dieses ganze Setup finde ich wirklich schlecht geschrieben und ich wundere mich auch darüber. Ich verstehe es nicht. Alex Garland ist ein super kompetenter Drehbuchautor und auch Regisseur. Also der denkt ja, wenn er das schreibt, auch in Bildern. Das nehme ich einfach an bei diesem Mann. Und Danny Boyle ist auch ein sehr kompetenter Regisseur. Der hat zwar manchmal Filme, die auch solche extremen Logiklücken haben, wo man sehr viel einfach ja, hinnehmen muss. Das hat Danny Boyle schon manchmal. Aber nicht immer und nicht grundsätzlich. Und er hat definitiv auch seine starken Filme. Und ich denke mir, wenn diese Leute, wenn diese beiden sich nach 23 Jahren zu einer Fortsetzung zusammengerauft haben und es hinbekommen haben, eine Fortsetzung zu schreiben und umzusetzen, wieso ist das dann der Plot? Wieso ist das dann der Ausgangspunkt? Und das hat mich wirklich genervt und gestresst und nicht gestresst, aber frustriert einfach. Ich dachte mir so, hä, das kann's doch nicht sein. Eure Idee ist einfach nur, ein schlecht geschriebenes Kind, das sich in die Apokalypse wagt, sorry, das ist mir zu wenig. Und davon erholt sich der Film für mich auch fast gar nicht mehr. Also es gibt eine einzige längere Sequenz in dem Film, die für mich auch wirklich heraussticht, auf die komme ich gleich zu sprechen. Die ist wirklich phänomenal und wenn der ganze Film so gewesen wäre, dann wäre das für mich ein 5-Sterne-Film, sage ich ehrlich. Das war phänomenal und gut. Aber wenn man, um die Figuren zu diesem Punkt zu bringen, so viele Logiklöcher machen muss und so viele irrationale Handlungen etablieren muss und Situationen, dann hast du mich halt einfach irgendwo konsequent verloren. Das funktioniert bei einem Mission Impossible, weil dieser Film sich von Anfang an nicht ernst nimmt und dieser Film 7 Filme vorher hat, die alle etablieren. Das ist komplett bescheuert hier. Der Film heißt Mission Impossible. Das klingt schon wie so ein Samstagvormittag-Zeichentrickfilm. Aber 28 Days Later hat ja ein sehr ernstes, düsteres Setting etabliert. Und wenn diese zwei Leute, die diesen Film gemacht haben, nach 23 Jahren zurückkommen und diesen Film hier machen und 28 Years Later ist auch wieder, es ist brachial ernst. Es gibt natürlich makabere Momente des Humors. Also der Film beginnt mit einer Szene von Kindern, die vor einem Fernseher sitzen und Teletubbies gucken, buchstäblich. Und dann plötzlich bricht die Zombie-Apokalypse aus. Also natürlich hat der Film makabere, humorvolle Stellen. Aber er nimmt sich definitiv ernst in seiner Erzählung und hat für mich nie den Anspruch gehabt zu sagen, ach, weißt du was, das ist ja hier alles, nehmt das nicht so ernst, Leute, das ist alles ein bisschen bescheuert. Nee, also ich glaube schon, dass wir definitiv mit der Figur von Spike mitleiden sollen und das ist unser Protagonist und wir sollen mit ihm fühlen. Und das fällt mir einfach super schwer, weil diese Figur einfach zu unrealistisch geschrieben ist. Hätten sie es wenigstens so gemacht, dass seine Mutter eine Erkrankung hatte, die so nachvollziehbar tödlich ist zum Beispiel, dass man sagt, hey, die hustet jeden Tag Blut, die stirbt bald. Also so, dass er wirklich das Gefühl hat, es ist eh die letzte Chance. Entweder helfe ich meiner Mutter heute oder sie ist morgen tot. Hätte man das so dringlich geschrieben, so unmittelbar, dann wäre ich dabei gewesen. Dann hätte ich gesagt, komm, was soll er machen? Er ist ein Kind und er ist verzweifelt. Aber das, finde ich, haben sie halt für mich nicht stark genug etabliert. Die Krankheit, die Jodie Comer letzten Endes hat, Krebs, ist natürlich so tödlich und so gravierend. Aber die wird uns nicht von Anfang an so klar vermittelt. Also für mich war nicht klar, dass sie Krebs hat. Für mich dachte ich, okay, die ist geistig verwirrt. Keine Ahnung, was da passiert. Klar könnte es das Klischee sein vom Krebs, der ins Gehirn gewandert ist. Ja, vielleicht, aber muss es halt nicht. Und der Film etabliert das auch nicht klar genug für mich, dass das eine tickende Zeitbombe ist und sie jeden Moment sterben kann. Und daran gemessen hat man dann diese ganze Motivation und alles, was Spike macht in dieser ersten Stunde oder so, ist für mich dann einfach nicht emotional, holt mich emotional nicht ab. Also ich bin nie dabei und ich empfinde nie mit Spike in dieser ersten Stunde. Und das ist schade, weil der Darsteller sich alle Mühe gibt und seine Mutter in Form von Jodie Comer eine tolle Darstellerin ist. Also das alles, das Potenzial wäre da schauspielerisch und das Potenzial wäre auch im Setting da. Man müsste es einfach nur ein bisschen nachvollziehbarer schreiben, finde ich. Genau, jetzt habe ich aber gesagt, dass dieser Film natürlich auch im ersten schon bei 28 Days Later visuell einen sehr prägenden Stil hatte durch dieses, ja, mit diesen schlechten Digitalkameras, da sah der erste schon sehr speziell aus. Dieser dritte Teil der Reihe im Grunde hat auch schon in seinem Marketing sehr populär gemacht, dass er einen ganz besonderen visuellen Stil nutzt. Und zwar ist dieser Film an vielen, vielen Stellen mit iPhones gedreht. Jetzt denkt man, okay, krass, mit iPhones gedreht. Ey, wie sieht dieser Film denn aus? Komplett scheiße oder komplett geil? Ist das jetzt eine Werbung für Apple? Also dieses ganze Marketinginstrument, hey, dieser Film wurde mit iPhones gedreht, das ist auf jeden Fall ein Marketing-Stunt, denn wenn man sich Behind-the-Scenes-Fotos anguckt, wie dieses iPhone dann aussieht, dieses iPhone ist in einem riesigen Rig mit einer fetten Optik vorne dran. Also selbst die Szenen, die mit iPhone gedreht sind, sind zum Großteil, die sehen nicht aus, wie euer iPhone Sachen aussehen lassen würde. Das ist natürlich trotzdem auf einem Hollywood-Niveau und das ist eher so ein kleiner Marketing-Stunt, das so zu verpacken. Es gibt dann einzelne Momente im Film, wo man wirklich mit iPhones arbeitet und auch nicht, glaube ich, mit groß stark veränderten iPhones. Und zwar hat man so Momente, wo man einen Zombie zum Beispiel sieht, der gerade von einem Pfeil getroffen wird und die Kamera wandert innerhalb von einer halben Sekunde von der linken Seite des Zombies auf die rechte Seite des Zombies. Und wie hat man das gemacht? Man hat tatsächlich solche Systeme gebaut, so Rigs, also so Bretter im Grunde, könnt ihr euch vorstellen. Und auf diese Bretter hat man so zum Beispiel 20 iPhones geklatscht, die alle in einem Halbkreis herum diesen Zombie filmen. Und dann, die laufen alle gleichzeitig. Und dann kann man einfach im Schnitt natürlich von dem ganz linken iPhone einmal komplett rumwandern bis zum ganz rechten iPhone. Das ist so ein bisschen das, was man bei Matrix gemacht hat mit der Bullet Time. Da hat man damals eben, also diese Szenen, wo Neo sich da ja durch Zeit und Raum verbiegt und Kugeln ausweicht. Damals hatte man das, musste man das noch so machen, da hat man wirklich DSLR-Kameras, also einfach dicke, fette, normale Digitalkameras genommen, hat die in einem riesigen Ball oder im Grunde in einem Halbkreis um ihn herum aufgebaut, ganz viele davon. Und die haben alle gleichzeitig einfach Fotos geschossen, beziehungsweise gefilmt. Und dann konnte man auch diesen Effekt erzeugen. Und das ist einfach die Low-Budget-Variante davon mit iPhones. Was heißt Low-Budget? Diese iPhones haben wahrscheinlich eine bessere Auflösung, als diese Kameras damals jemals hatten. Aber ja, sowas hat man bei 28 Years Later benutzt. Und davon gab es auch drei verschiedene Versionen. Also es gab drei verschiedene von diesen Brettern mit unterschiedlich vielen Kameras. Und dadurch hat dieser Film allein dadurch schon manchmal einen ganz eigenen visuellen Stil. Man hat dann das ein bisschen das Gefühl, man wäre in einem Videospiel. Weil diese Kamera oder diese Bilder werden eigentlich immer nur benutzt, wenn Zombies getötet werden oder wenn sie gerade aufploppen, so als Jumpscare. Und das ist schon natürlich was Einzigartiges und das ist eine interessante Idee. Für mich hätte es das aber nicht gebraucht, sage ich ehrlich. Also das war für mich überhaupt nicht notwendig. Wo der Film aber auf andere Art und Weise auch wirklich visuell einprägsam ist, sind ganz normale Bilder, die er macht. Und das muss man sagen, ist einer der größten Pluspunkte überhaupt dieses Films. Der Film hat teilweise wirklich wunderschöne und dann auch wieder schaurige Bilder zu liefern. Und das ist wirklich unglaublich schön. Also es gibt Momente, da sehen wir mehrere Zombies, die am Horizont stehen. Wir sehen nur ihre Silhouetten. Es ist direkt ins Licht gefilmt. Also alles ist eigentlich nur die Umrisse. Und wir wissen, hey, da stehen gerade Zombies, die da nackt stehen und gleich unsere Protagonisten angreifen werden. Also eigentlich ein gruseliges Bild, aber die Art, wie es Danny Boyle inszeniert mit seinem Kameramann Anthony Dodd Mantle, das ist einfach wunderschön. Anthony Dodd Mantle hat auch schon den ersten Teil gemacht, 28 Days Later. Das heißt, sie werden sich wohl schon zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie finden wir jetzt wieder einen einzigartigen visuellen Stil für diesen Film, so wie auch für den ersten Teil durch diese Found-Footage-Digitalkamera-Optik auch einen eigenen Stil gefunden haben. Und das haben sie hier. Also dieser Film ist an manchen Stellen unglaublich schön anzusehen, auch wenn wir gleichzeitig eigentlich wissen, wir sehen gleich was richtig Gruseliges oder auch was Verstörendes. Aber der Film weiß es toll zu inszenieren. Und das ist wirklich ein riesen Pluspunkt, den man dem Film lassen muss. Unglaublich schöne Bilder und auch schön neue kreative Arten gefunden, die Apokalypse und die Einsamkeit zu zeigen. Und das gelingt dem Film immer wieder toll, auch abseits seines Gimmicks, hey, wir haben hier viel mit iPhone gedreht. Das ist eine Optik, die definitiv was mit dem Film macht. Auch dadurch hat es einen leichten Found-Footage-Feeling manchmal, weil manchmal zum Beispiel nichts im Film, im Bild so richtig scharf fokussiert ist. Dadurch hat man manchmal das Gefühl so, hä, ist das gerade einfach irgendwie so wie so eine Wildkamera, die irgendwo aufgestellt ist und einfach vor sich hin filmt. Also so ein Feeling hat das manchmal. Aber manchmal nimmt man sich auch die Zeit und macht einen richtig schönen Shot und da gibt es ganz, ganz tolle Bilder. Über den ganzen Film verteilt. Und damit komme ich eigentlich zum größten Pluspunkt, den dieser Film hat. Und das ist eine bestimmte Sequenz. Und in dieser Sequenz oder in diesem Abschnitt, sage ich mal, da gibt es eben auch diese unglaublich schönen Bilder. Und zwar ist es dann, als Spike es endlich schafft, mit seiner Mutter diesen Arzt zu finden. Und dieser Arzt wird, ich glaube, die Rolle heißt Dr. Kelson. Und Dr. Kelson wird von niemand Geringerem gespielt als Ralph Fiennes. Und ich muss nicht nur den Harry-Potter-Fans sagen, sondern allen anderen Menschen in den letzten Jahrzehnten. Ralph Fiennes ist natürlich einer der tollsten Darsteller überhaupt. Also dieser Mann bringt eine Gravitas und ein Gewicht in seine Rollen. Und das scheinbar mühelos. Also Ralph Fiennes ist einfach ein großartiger Darsteller. Und er ist es auch hier. Und das macht er hier auch mit eigentlich nicht so viel Material. Also es wird ihm hier nicht so viel an die Hand gegeben, was dann die Figur zum Beispiel dreidimensional macht oder so. Also er bleibt bis zum Ende eigentlich auch nur eine Schablone. Also wir wissen scheinbar, dass er jemand ist, der ganz alleine lebt. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, ja, irgendwie ja, die Toten zu ehren, die in dieser Apokalypse sterben. Wie er das tut, ist auch sehr bizarr und sehr grausam, aber ja, irgendwo auch nachvollziehbar. Also nicht grausam im Sinne von, er tut niemandem was an, aber es ist natürlich optisch sehr, sehr, sehr grausam, denn er sucht eben einfach tote Menschen, also er sucht einfach Leichen, die irgendwie zerfetzt wurden, die tot sind. Die Leichen, die tot sind, das ist auch toll formuliert von mir. Ja, die sucht er über das ganze Land hin, verteilt scheinbar zusammen und verbrennt sie. Und aus ihren Knochen baut er ein Monument für diese Toten. Und das ist schaurig schön. Das ist eine ganz tolle Kulisse, die man da gebaut hat. Absolut bizarr und abartig natürlich, weil alles aus Knochen besteht. Aber es ist toll anzusehen. Es ist ganz toll inszeniert. Auch die Kamera weiß hier, sich dann zu positionieren. Und man weiß hier, wie man das einfängt. Und es ist ganz schaurig schöne Sequenz, wie Spike diesen Doktor findet und einfach ihn bittet, hey, hilf meiner Mutter, was ist mit meiner Mutter los? Und wir wissen nicht mal, was für ein Arzt er ist. Wahrscheinlich ist er irgendein Allgemeinarzt oder sowas. Der wird sowieso nicht mit allen Problemen helfen können. Erst recht nicht in der Welt, wo es nicht mehr beliebig viel Medizin gibt oder so. Genau, aber dieser ganze Abschnitt, ich würde sagen, das ist auch nochmal so eine, vielleicht ist es so 20, vielleicht auch Minuten, vielleicht ist es auch eine halbe Stunde lang. Aber dieser Abschnitt, wenn das der ganze Film gewesen wäre, sowohl was der Film da erzählt, in den Bildern, in den Charakteren, in der Aussage auch, das ist für mich 10 von 10. Das ist so toll gemacht und so wirklich auch mühelos, plötzlich ergreifend und schön. Und hätte Danny Boyle sich da mehr drauf fokussiert, ja, vielleicht wäre das dann für mich ein absolutes Meisterwerk geworden. Aber leider kleben vorne und auch hinten dran Dinge, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Aber dieser Abschnitt ist wirklich, wirklich toll. Denn natürlich hilft ihm dann der Dr. Kelson, also Ralph Fiennes Figur, sagt, okay, ich werde deine Mutter untersuchen und so, aber erstmal müssen wir deinen Freund beerdigen, denn das habe ich ausgelassen. Sie treffen auf dem Weg dorthin noch einen anderen Typen, einen Soldaten, der ist auch da irgendwie einfach reingequetscht in die Geschichte. Also es wirkt auch nicht sehr organisch, wie dieser Subplot da noch mit reinkommt. Auf jeden Fall treffen sie einen schwedischen jungen Soldaten, der aber während er ihnen hilft, auch stirbt. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn, ich weiß gar nicht, wie man es weniger bizarr formulieren kann, der Schädel dieses toten Soldaten, der findet seinen Weg zu diesem Arzt. Und dadurch lernen wir erst von dem Prozedere, wie dieser Arzt den Toten gedenkt. Denn er baut ihm dieses Monument aus Knochen und er steckt diese Menschen erst einmal in eine Art Verbrenner, also in einer Art improvisierten Ofen, den er gebaut hat. Da brennt er im Grunde alles von diesem Fleisch und Haaren weg, so gut es halt geht. Die Reste muss er dann mit Wasser entfernen. Das wird uns alles auch sehr grafisch gezeigt. Deswegen sage ich auch, der Gore in diesem Film ist meiner Meinung nach nicht so gering. Das ist schon alles sehr widerlich. Aber in dieser Sequenz passt es irgendwie. Es zeigt gleichzeitig, wie im Grunde irgendwo die Humanität weg ist und dieses Besondere oder dieses Außergewöhnliche, was der Tod für uns natürlich hat, das ist ein außergewöhnliches Ereignis und das ist ein ganz tragisches Ereignis für uns. Und in dieser Welt ist es einfach noch viel mehr zur Normalität geworden, als es das in unserer Welt ist. Also in unserer Welt müssen wir das immer wieder auch erleben durch Verwandte oder durch tragische Unfälle. Aber für Dr. Kelson in diesem Film, für Ralph Fiennes Figur, ist es sein Alltag. Es ist eigentlich nur noch seine einzige Beschäftigung. Er läuft durch die Gegend, sammelt diese toten Menschen, verbrennt sie bis auf die Knochen und aus den Knochen baut er dann ein Monument für diese Menschen. Und man würde meinen, boah, dieser Charakter ist doch super creepy und gruselig. Und natürlich ist er das ein Stück weit, aber Ralph Fiennes bietet ihm mühelos einfach eine Tiefe an und eine Emotionalität, die Spike auch in diesem Moment braucht. Er hat endlich eine Vaterfigur, blöd gesagt, in dem eher eine Opa-Figur natürlich vom Alter. Und auch eine Feinfühligkeit. Dieser Mann ist endlich empathisch gegenüber ihm und erwartet von ihm nicht einfach nur zu funktionieren. Und diese ganze Sequenz ist dementsprechend auch schaurig, aber auch wunderschön, als Dr. Kelson dann Spikes Mutter, Jodie Comer, untersucht und feststellt, ja, ich bin mir relativ sicher, dass sie wahrscheinlich Krebs hat und dass das auch schon Metastasen gebildet hat Und Spike kommt damit natürlich nicht klar. Er ist 14 Jahre alt. Das schockt ihn komplett. Und ja, letzten Endes durch die Hilfe der Mutter betäubt der Arzt Spike dann. Das klingt total bizarr, das nachzuerzählen, aber er betäubt ihn mit so einem Dartpfeil, den er vorher schon hatte, mit so einem Pfeil aus so einem Blasrohr, wodurch Alfie ja im Grunde unter Drogen gesetzt wird, und da, das beruhigt ihn halt. Und an diesem Abend, weil Spike auch klar macht, deine Mutter wird bald sterben und es wird wahrscheinlich kein schöner Tod sein, weil klar, Krebs ist super schmerzhaft. Und Jodie Comer, also ihre Figur Isla, entscheidet sich an diesem Abend für ihren Freitod, bittet den Arzt um Sterbehilfe, er macht das auch. Und so bizarr das jetzt klingt, er kommt zurück, also wir wissen dann, was er mit ihr machen wird, er wird sie auch verbrennen, und er kommt zurück mit ihrem Schädel. Und Spike soll diesen Schädel in diesem Monument selbst platzieren und soll den schönsten Ort für sie finden. Und alles daran klingt grauenhaft und gruselig und völlig verstörend. Und es war aber meiner Meinung nach die stärkste Sequenz des Films. Es war auch eine richtig schöne Sequenz. Der Soundtrack spielte auch perfekt mit rein von den Young Fathers. Das ist so eine Hip-Hop-Gruppe, die den Soundtrack gemacht hat. Und die Musik ist unfassbar schön und auch dezent und nicht übertrieben. Und diese ganze Sequenz ist wirklich, muss ich sagen, es hat mich richtig ergriffen, weil es einfach zeigt, dass Danny Boyle hier genau weiß, was er erzählen kann mit diesem Genre und mit diesem, ja, was ist, wenn der Tod einfach etwas wirklich Alltägliches ist, wenn tagtäglich jeder deiner Angehörigen sterben kann und in dem Fall nicht durch einen Zombieangriff, sondern einfach durch eine Erkrankung. Und die Art, wie dieser Film damit umgeht und wie das erzählt wird, phänomenal und ist für mich einfach umso ernüchternder, dass leider nicht der ganze Film so ist, sondern dass es nur diese Sequenz mit Ralph Fiennes ist. Danach entschließt sich Spike ja auch zu gehen und bleibt nicht bei dem Arzt, sondern er bringt ein Kind zurück zu seinem Dorf. Dieses Kind wird zuvor von einer infizierten Frau geboren. Das erklärt der Film auch nicht weiter, inwiefern das möglich ist, dass dieses Kind, ja, scheinbar durch die Plazenta hat den Virus abgefangen, dadurch ist dieses Kind nicht als Zombie geboren, obwohl seine Mutter schon ein Zombie ist. Und dieses Kind wird von Spikes Mutter zuvor gerettet und dann übergibt sie es ihm, nachdem sie sich für ihren Freitod entschieden hat. Und genau, dieses Kind bringt er zurück zu seinem Dorf. Auch da natürlich wieder ein, zwei Logiklöcher. Wie bringt er das zum Dorf zurück, ohne dass die das merken, dass er es zurückgebracht hat? Ja, man muss immer wieder, auch hier gibt es Dinge, die nicht Sinn machen in diesem Film. Und dann macht er sich alleine aber wieder auf und zieht wieder raus in die Welt. Und im Grunde endet der Film damit, es gibt da noch einen kleinen Callback zum Anfang, wo ich auch wieder mich überhaupt nicht mehr reingefunden habe. Da bricht Danny Boyle dann wieder komplett den Rhythmus des Films und die Melancholie und spielt dann, glaube ich, irgendwelchen Brit-Punk-Pop plötzlich musikalisch ein und teasert im Grunde einfach eine Fortsetzung auf eine weitere Geschichte in diesem Universum. Und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal geben kann. Also ich fand es einfach dafür an vielen Stellen zu platt und zu erzwungen und einfach nicht, ja, die Charaktere nicht nachvollziehbar genug. Und das ist für mich das Entscheidende in diesem Genre, in jedem Setting, das die Apokalypse irgendwie thematisiert, das lebt und stirbt damit, wie stark meine emotionale Bindung zu diesen Charakteren ist, für mich zumindest. Manchmal kann auch das Setting und nur die Atmosphäre dieses Settings schon so einen Film tragen. Und an der Front ist 28 Years Later wirklich nicht schlecht aufgestellt. Aber die Charaktere sind leider so, oder der Plot ist so hanebüchen und so, ja, frustrierend bescheuert an manchen Stellen, gerade am Anfang, dass ich sagen muss, nee, also ich konnte mich da nicht wirklich reinfühlen. Was eben so schade ist, weil er wirklich gegen Ende einen so tollen Abschnitt hat und so ein tolles, ja, man kann eigentlich sagen, das ist eigentlich das Finale des Films. Das, worum es ja die ganze Zeit geht, diese Mutter zu heilen. Und dadurch, dass das alles eine so bittere Wendung nimmt, alles, dadurch, ja, ist für mich umso frustrierender, weil der Film so deutlich macht, boah, guck mal, hier steckt eine richtig tolle Geschichte drin. Wir haben es nur leider vorneweg mit einer Stunde Material verpackt, die einfach nicht gut ist und die einfach alles untergräbt, was später noch kommen wird. Ist leider so. Nichtsdestotrotz ein visuell einprägsamer Film, ein schöner Film an manchen Stellen. So bizarr das ist, weil der Film wirklich auch sehr, sehr brutal und blutrünstig an manchen Stellen inszeniert ist. Also wer Gore mag, kommt hier, finde ich, schon teilweise auf seine Kosten, weil es wirklich echt widerlich teilweise ist. Aber ja, man kann nicht immer gewinnen und 28 Years Later ist für mich das dementsprechend definitiv nicht das Highlight, das es vielleicht hätte werden können. Aber für Freunde des Genres und für Freunde die von 28 Days Later, vielleicht reicht es für euch, dass ihr sagt, hey, starker Film, habe ich Bock drauf. Und ich bin auch froh, wenn Danny Boyle weiter Filme macht. Und ja, ich hoffe nur, dass er jetzt nicht irgendwie nur noch hier Fortsetzungen von dieser Reihe macht. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn sich Regisseure ihre eigenen Fortsetzungen schon in den Film reinschreiben. Da habe ich immer ein bisschen Sorge. Also siehe James Cameron, der einfach sein Leben lang wahrscheinlich nur noch Avatar-Filme machen wird und nichts anderes mehr. Ist immer ein bisschen bitter. Bei Denis Villeneuve wissen wir ja schon, dass der zumindest nicht für immer und ewig nur Dune-Filme machen wird, sondern auch noch mal in ein anderes Franchise mit James Bond abdriftet. Ja, ich hoffe einfach, dass Regisseure, die eigentlich wirklich Kompetenz sind und eine eigene Handschrift haben, immer mal wieder was ganz Neues versuchen. Und bei Danny Boyle hoffe ich das auch. Mit 28 Years Later hat er definitiv auch schon noch mal versucht, was Neues zu machen, auch wenn er zu einem bekannten Franchise von ihm selbst zurückgekehrt ist. Aber ja, also wenn es jetzt noch weitergeht mit weiteren Teilen, dann hoffe ich, dass er sich da fängt und mehr weiß, was er dazu erzählen hat oder was er erzählen kann. Oder er kann sich ja auch entscheiden, eine leichtfüßigere und albernere Geschichte zu erzählen. Dann sehe ich das sicher auch im Trailer und dann weiß ich auch, worauf ich mich einlasse. Dieser Film verkauft sich im Trailer als extrem atmosphärisch und sehr, sehr gut. Also der Trailer ist großartig zu diesem Film gewesen. Und der Film liefert das aber leider nicht in seiner Konsequenz ab, sondern er hat kurze Stellen, wo das so ist. Oder was heißt kurze Stellen? Er hat sicher eine halbe bis dreiviertel Stunde hat er, die wirklich stark ist. Und der Rest ist aber leider vorne und hinten eher ein bisschen quatschig. Sagen wir es mal so. Gut, das mit 1,5 Stunden war jetzt mal wieder eine lange Toffer-Podcast-Folge. In diesem Sinne, wenn es euch bereichert hat, reicht es gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal.